Die Dorfschönheit. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu der neuesten Folge Die Dorfschönheit. Peter und ich haben uns eine Weile nicht gesehen. Ich freue mich, dass Peter wieder am Start ist. Hallo Peter. Hallo Robert. Yeah, wir sind zurück. Ich würde noch ein paar Spezialeffekte reinpassen. Also, okay. Da hat die Post-Production nicht so viel zu tun. Das ist sehr gut. auf jeden Fall haben wir es eine Weile nicht gesehen. Ich freue mich, dass wir heute wieder am Stisselomat sind und dass das alles gerade ein bisschen eng ist und alles zeitlich... Entschuldigung, ist sonst nicht meine Art. Das ist alles so ein bisschen eng, ist alles ein bisschen knapp gerade. Wir sind alle in großen Vorbereitungen. Peter macht bald, nehmt euch bald mit auf die Gamescom. Also ich nagel den Peter jetzt drauf fest, dass der mindestens eine Stunde Content produziert. Und wenn er auch ich nur... Ich nie wieder. Und wenn er auch nur irgendwas Schönes dann am Abend erzählt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, irgendwas wird er schon sich für uns ausdenken. Ich gebe mir Mühe. So, dann vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ja, ich freue mich. Boah, ich hätte den Döner nicht so schnell essen sollen, Peter. Also wir sind heute beide ein bisschen angeschlagen. Robert durch den Döner und ich durch meine... Ich komme quasi frisch von Arbeit. Genau, ja. Hab mir noch einen Döner reingedreht. Hat sich Peter gefreut. Und, dass ich gedreht gesagt habe. Und, ja... Gut. Ich habe mir das vorgestellt, wie du den so reinwirkst, so ja. Wie so eine Schraube reingedreht. Reingedreht, Fettstift. In den Magen reingedreht. Ja, also ich bin auch noch ein bisschen angeschlagen, man hört es vielleicht ein bisschen. Ich fange einfach gleich mal an mit meinem ersten Thema. Richtig. Was war neu? Was gab's zuletzt? Und zwar komme ich frisch zurück vom Festival. Ich war auf dem Summer Breeze Festival 2018. Ich habe noch die Bändchen dran. Man sieht's, es sind Bändchen, Festivalbändchen im Haus. Also Robert sieht's. Und zwar wunderst du dich jetzt vielleicht, warum ich zwei Bändchen habe. Ich habe einmal das normale Bändchen vom Festival. Das war so grün, orange so ein bisschen mit roter Schrift. Ja. Und dann gab's noch ein extra Bändchen, wenn du die Flatrate zum Kacken und Duschen genommen hast. Deswegen habe ich ja noch ein Shit in Shower Bändchen. Im Summer Breeze. Habe ich sehr gelacht, als ich das gesehen habe. Echt? Das musst du wohl fürs Kacken auch Geld bezahlen, oder? Also die haben Dixies, da kannst du ja kostenlos drauf gehen, aber das ist halt nicht immer so das Wahre. Das glaube ich. Mir ist dann das eine Mal auch aufgefallen, nachdem ich drauf saß. Also ich habe es vorher abgewischt und alles. Das ist scheiße, ich habe Scheiße am Hacken. Fast so war's. Bin dann abgestanden und habe gedacht, oh, eigentlich sah es ganz sauber aus. Und dann mache ich einen Deckel runter und da war dann nur Deckel überall zu Spritzer. Also ganz furchtbar. Das war echt wie bei Dumm und Dümmer. Alles ist voll geschissen. Ich glaube, das heilt dich. Die Wand ist voll geschissen. Ja, also das war wirklich dann ein bisschen krass. Danach habe ich gedacht, okay, jetzt muss ein Bändchen her. Ich gehe lieber auf die ordentlichen Toiletten als nächstes. Ja, ich habe mir da auch ein bisschen verkniffen. Was zahlt man dafür? Also für diese Flatrate 12 Euro. Dafür kannst du alle Tage wirklich so oft duschen und kacken gehen, wie du willst quasi. Okay. Und das wäre es mir auf jeden Fall. Das hat sich gelohnt auf jeden Fall, auch wegen Duschen. So einmal duschen am Tag geht schon mal. Kann man schon mal machen. Kann man mal machen, so wegen Hygiene und so. Ja, auf jeden Fall war das jetzt das diesjährige Festival. JBO war auf jeden Fall am Start. Genau, JBO war da. Das ging vom 15. bis 18. Ich lese gerade ab an meinem Bändchen. Ja. Und das fing kurioserweise Mittwoch an. Das war für mich ein bisschen neu. Ich kenne das meist immer so, dass sie dann Freitag bis Sonntag gehen oder Donnerstag bis Sonntag. Das ging schon am Mittwoch los und war dann Samstag der letzte Abend sozusagen. Am Samstag war das Ende. Du siehst auch, Robert hat gerade so ein Plakat offen mit den ganzen Acts. Und oben drüber siehst du auch als großen Sponsor EMP mit drin. Ne? Also die waren auch vor Ort mit einem Stand. Und über die bestellst du auch die Tickets. Also das scheint so wirklich offiziell über die zu laufen. Ja. Frühbucher-Ticket, 111 Euro. Hm. Kannst du jetzt auch wieder buchen? Für nächstes Jahr. No, aber du weißt noch nicht, wer spielt. Ja. Das ist dann so ein Blind-Ticket, ne? Ja, man sieht ein paar Größen hier auf jeden Fall. JBO hast du ja selbst schon gesagt. Dann so Größen wie Arch Enemy, Behemoth, Eisbrecher, Dirk Schneider. Dirk Schneider? Was steht da? Dirk Schneider. Dirk Schneider. Dirk. Also die genannten, Schneider, ja. Die genannten habe ich mir alle nicht angetan, muss ich gerade sagen. Dirk Schneider. Saltatio Mortis habe ich mir auch nicht angeguckt, Cannibal Corpse. Irgendwie so, die ganz groß draufstehen, die habe ich alle nicht gesehen. Aber da fehlen ein paar, muss ich gerade sagen, ich sehe das gerade. Ja. Da fehlen so Sachen wie Trivium noch, die habe ich auch nicht gesehen. Tribute. Trivium. Ich habe mir irgendwie, die ganzen großen sind fast alle an mir vorbeigegangen, weil ich dachte, ach, Papa Roach war auch da als Could my life in two pieces. Na, die habe ich mir fast alle nicht gegeben, aber die kann man sich jetzt im Nachhinein zu jetzt recht schon im Stream nochmal angucken. Was mich geärgert hat, die sehe ich auch gerade auf dem Plakat, Aelstorm, die habe ich nicht gesehen. Und da wurde mir noch von den Kumpels, man muss dazu sagen, wir waren zu siebt und da waren jetzt so ein paar Festivalgänger dabei, die kannten sich schon aus, waren schon mehrfach dort und sagten, ja, die kann man sich mal angucken oder den und den, die habe ich schon mal gesehen, die sind geil. Und Aelstorm war da unter anderem so ein Vertreter von, wo sie gesagt haben, ja, geh ruhig mal hin, das ist jetzt nicht hier die geilste Musik, aber die machen eine geile Party so ungefähr. Ja. Also die machen so Lieder wie Rest in Beer. So und so Kram. Also ja, da geht's wirklich nur um Party und das ist voll over the top. Und da habe ich mir heute nochmal den Stream angeguckt, weil ich mich so geärgert habe, nachdem ich gehört habe, was da los war. Und habe das heute nochmal gesehen. Ich habe Tränen gelacht. Also die holen dann zwischendurch als Special Guest eine Schubkarre auf die Bühne, wo sie noch sagen, ja, hier aus dem Supermarkt Offenbach, der neue Gast, die Schubkarre, so ungefähr, also auf Englisch. Ja. Dann holen da so eine Schubkarre und machen dann nur Scheiße mit. Geil. Und bei denen kam auch so ein Spruch, das war so ein Running Gag bei uns auf dem Festival die ganze Zeit. Summer Breeze, today you were an audience. Also nicht so, ihr wart ein geiles Publikum oder so, ihr wart ein Publikum, was soll ich denn sagen so zu euch? Geil. Also da. Ich finde die Namen immer so geil. Dying Fetus, Feuerschwanz. Also Dying Fetus ist auch das, was. Dann, so hört sich die Musik auch an. Eskimo Callboy. Ja. Sind Toxic Holocaust. Goat Whore. Harakiri for the Sky gibt's auch. Herrlich. Also gibt's ein paar Namen. Der Apos haben auf jeden Fall gespielt. Der Apos habe ich gesehen, ja. Da war ich mal kurz dort. Ross the Boss. Da müssen wir eigentlich eine Konterband machen. Pete the Gleed. Mr. Hurley und die Pulveraffen. Ich liebe so geile dumme Dinger manchmal. Also das ist wie Jimmy Glitchy, der einarmige Karussellbremser. Das finde ich, mag ich auch solche geilen Namen. Aelstorm. Also Aelstorm. Aber wenn ich hier schon nicht lesen kann, was das sein soll hier. Es gibt Dinger, also vor allem diese ganze Black Metal Schiene und sowas, da kannst du nur versuchen zu entziffern. Das könnte nie Crotted sein. Beartooth ist auch geil. Mit so einem Pseudozeichen wie Bluetooth. Vor allem, das ist dieses B. Ja. Mit derselben Schrift wie L und Zeug hier aus Death Note. Ja. Das ist die gleiche Schrift, was die nehmen für das B, ist mir aufgefallen. Ja, stimmt. Ja, für mich ein paar Highlights. Ich greife mal. JBO. Ich greife mal dazwischen. JBO habe ich mir ein bisschen kurz angeguckt, nur. War da nicht so meins, muss ich sagen. Also, ich finde die geil so, die alten Kamelner, die haben dann so ein paar neuere Sachen gespielt. Ja. Inzwischendurch haben sie dann auch so gefragt: Wollt ihr den alten Scheiß hören? Und haben ganz viele gerufen und irgendwie dachte so, ach nee, komm, guckst du was anderes an. Ja, okay, das ist auch so eine Launensache. Und ich hab's dann nicht lange da gehalten. Aber Aelstorm hat mich geärgert. Die haben dann auch das letzte Lied angekündigt mit, ja, alle, die da waren, wir wollen euch jetzt noch ein spezielles Lied widmen und das ist für euch alle persönlich gemeint und dann fängt das an und dann geht's einfach nur, fuck you, you little wanker. Herrlich. Und dann siehst du den Sänger original, ihr müsst euch den Livestream mal angucken, das ist echt lustig. Da steht einfach da und zeigt noch Stinkefinger, das Publikum zeigt Stinkefinger und alle haben einfach nur übelst die Party. Also ja, ist echt lustig, Aelstorm, eine Empfehlung. Naja, da erwartest du eigentlich auch schon Bier, Aelstorm. Ja, das ist eben. Hat auch Otto gespielt, wie auf dem Wacken? Nee, Otto nicht. Otto hat ja auf dem Wacken gespielt, gell? Ja. Na, Otto und die Friesenjungs. Hat dieses Jahr wieder auf dem Wacken gespielt, ey. Zur Eröffnung hat in Schwanger Blasmusikorchester gespielt. Echt? Da war eine Party, ey, das denkst du gar nicht, ey. Da ging's ja los, die Fischerin vom Bodensee ist eine schöne Maid, johe. Und dann siehst du die ganzen Mettler, wie sie irgendwelche Sockelpits aufführen, aufeinander zurennen, poken, also. Ja, das finde ich ja so geil, dass die Tradition, dass die sich halt auch nicht so ernst nehmen, das finde ich einfach cool. Na. Das ist halt Party, weißt du, wenn halt auf Wacken Mambo-Kort kommt, da wird halt abgegangen und da ist Ruhe. Stimmt, Mambo-Kort, den habe ich auch schon gehört. Ja. Mambo-Kort. Den feiere ich ja hart, ehrlich gesagt. Der ist cool, ja. Der ist auch ein Highlight. Aber das ist genau wie du sagst, diese Attitüde, die Mettler so an den Tag legen, das ist total witzig. Also da passiert ein Scheiß über den Tag und alles so lockere Leute, also hast da kaum Arschlöcher wirklich dabei oder irgendwelche Assis. Also da hast du echt immer Spaß mit den Leuten und man hilft sich eben gegenseitig, auch wenn mal jemand auf die Fresse fliegt, wird nicht drüber gelatscht, drauf gelatscht, noch einmal drauf gesetzt, einen Haufen, sondern da wird eben hochgehoben. Der Igel wohnt jetzt hier. Ein richtig geiler Highlight für mich war auch, wir sind am vorletzten Tag nach Dinkelsbühl gefahren mit dem Shuttlebus und dort ins Hallenbad gegangen, mal richtig nochmal im Bad nochmal Party machen. Und da haben die einfach dann nochmal im Bad nochmal eine kleine Anlage aufgebaut, da hat es in dem Bad übelst geschallt in dem Hallenbad, gell? Ja. So nach dem Motto, ja, ihr seid Mettler, gell? Ihr habt auf dem Festival noch nicht genug. Hier brauchen wir auch noch eine Anlage rein, kein Problem, gell? Ist aber geil, dass die das so durchziehen, gell? Ne, dann war alles auch voller Leute quasi, die nur vom Festival kamen. Ja. Wir haben dann noch einen Ball mitgenommen, übelst gezockt. Dann kamen immer mehr Leute dazu und irgendwann ging es dann nur so im Bad so, dann haben wir so einen kleinen Pit angezettelt im Wasser, so ungefähr. Dann so, okay, Pit. Dann haben wir immer mehr mitgerufen, plötzlich wurden das immer mehr in der Mitte von dem Becken. Hast du so einen Kreis gebildet und dann hast du nur gesehen, wie da erwachsene Männer durchs Becken rennen im Kreis und so ein Sockelbild nachmachen, wie damit das so richtig so ein Strudel gebildet hat, gell? Wurde immer schon so leicht reingesogen worden. Das ist total krass. Das stelle ich mir so geil vor, ich hätte mich bepisst. Und mittendrin kam dann nur mal so Richtungswechsel. Und plötzlich alle stehen geblieben, alle aufeinander drauf gelaufen, Richtungswechsel. Ja, weil die Strömung muss ja erstmal wieder aufarbeiten. Genau, die zieht ja schon wieder weg. Ey, das stelle ich mir so geil vor, ey. Dann eine Wall of Death musste es auch noch geben im Wasser, also im Prinzip alles mitgenommen, was ging. Geil. Natürlich auch, wir haben ein bisschen mit dem Wasserball auch hier so hochhalten gespielt, so wie Volleyball. Das ging natürlich auch nur mit der Pommesgabel, gell, da ging nichts drüber. Und der Powerfist wurde alles genommen. Geil. Also alles mitgenommen, alle Klischees wirklich, aber das liebe ich auch so. Das liebe ich auch so, da wird wirklich alles zelebriert, ey. Ja, das ist halt Party, ein bisschen geht nicht mehr. Da werden alle Klischees durchgenommen, mitgenommen. Ja. Geil. Ja, und meine Highlights noch zum Benz, würde ich noch sagen. Wheel ganz oben, hast du ja schon gesehen vorhin auf meiner Facebook-Seite, dass ich die übers geliked habe. Deine neuen Freunde. Sagte Robert, nachdem ich einen Kommentar unter einem Beitrag gepackt habe und die darauf geantwortet haben. Robert sagt nur, deine neuen Freunde haben dir geantwortet. Ja. Ich sage, Peter, hast du neue Freunde gefunden? Findest du? Nee, eine richtig geile Band. Also von denen habe ich mir auch direkt alles geholt, was sie haben jetzt. Okay. Also die haben nur 7 Liter. Echt? Okay, krass. Das ist so eine übelst krasse, also was heißt krass? So eine krasse Progressive-Band quasi, also so schön mit vertrackten Rhythmen und sowas. Ja. Also ich stand davor, wusste nicht, wusste teilweise gar nicht, wann ich den Kopf mal senken kann oder sowas oder mal hüpfen kann. So. Aber das hat mich, ja genau so ungefähr, ne? So ein Zittern so ein bisschen. wie so ein Anfall. Abgeanfallt, Feststift. Das hat mich aber so begeistert, muss ich sagen, also das zu hören, also ich stand wirklich, wirklich da und wusste gar nicht mehr, was ich sagen sollte, weil mich das so weggeblasen hat, so wie die Musik schreiben, also auch intelligent, sag ich mal, also jetzt nicht so, dass sie nur rumkrölen oder sowas, sondern auch hörbar, also dass du Melodien hast, wo du sagst, das klingt geil, das können sie sogar ins Radio packen. Ja. Wenn es jetzt nicht so krasser Shit wäre drumherum, würden es wahrscheinlich auch mehr hören. Okay? Ja, das ist eben so eine Sache. Ja, und da habe ich mir direkt alles geholt. Also von denen gibt es 2 EPs, die gibt es erst seit 2005. Ich habe die gleich mal ein bisschen gestalkt, aus Finnland, Helsinki gegründet. Geile Band. Ja. Absolute Empfehlung von mir. Okay. Ich glaube, die werden mal ganz groß. Und ihr müsst, die haben dort... Die hatten eine schlechte Zeit, die waren spät dran, aber die haben dort das Publikum begeistert mit ihrer Mucke. Das war mega. Also ich hatte neben mir einen Kumpel stehen, guck so nach links irgendwann, und der hat original so einen abwesenden Blick gehabt, dass ich so mich kaputt gelacht habe. Der stand wirklich da mit offenem Mund. Da sind schon fast die Fliegen reingeflogen, weil er gar nicht fassen konnte, was der Schlagzeuger dort abgezogen hat am Schlagzeug. Also, wo er gesagt hat, ich weiß gerade überhaupt nicht, was der da spielt. Keine Ahnung, was da abgeht. Da habe ich gesagt, geil. Das ist genau meins. Bringst du mir sowas hier mit? So ein Autogrammkarte? Was ist denn das? Gronkh. No. Gronkh. Ich dachte gerade, da steht Gandalf. Gandalf. Der war auch unterwegs auf dem Festival. Okay. Gandalf. Ich wollte mal kurz gucken nach deinen Freunden. Mit seinem Bierdosenstab. Ja, weitere Empfehlung. Ich mache mal weiter. Night Flight Orchestra fand ich mega. Die machen so ein bisschen Retro-Musik. 80er Jahre, 90er Jahre. So ein bisschen... Shut to the heart. Bisschen, genau, so ein bisschen auch Rocky-Musik, sag ich mal. So, so Kram. Auf 80er so, kommen wir ja nachher noch zu sprechen. Na, wirklich dann. Dazu später mehr. Ja, stimmt. Dazu später mehr, ja. Geil, Robert. Dafür feiere ich dich. Jedenfalls, das war eigentlich mein Genickbruch. Die haben am Mittwoch schon gespielt, Night Flight Orchestra. Seitdem klinge ich so. Ja. Weil ich stand einfach im Publikum, vorne in der Mitte, und habe einfach nur versucht, alle zu überschreien. Was? Weil ich die so feiere, ey. Ich stand da einfach nur drin, ey. 'Cause maybe just tonight I'm living for the night time. So was ist das. Ja. Du hast noch zwei Damen in engen Suits quasi, die da im Background mitsingen und hast noch eine geile Band, die so schön Retro-Musik macht. Aber im Prinzip eine super Combo oder wie man das auch immer nennt, Powerband. Ja. Wie auch immer, als die aus ehemaligen Musikern anderer Bands. Erfolgreicher Metal-Bands ja. stammen. Okay. Die jetzt so eine Mucke machen und denkst, was geht ab? Auch richtig geiler Scheiß. Die hab ich richtig gefeiert, das war mein zweites Highlight. Und dann war für mich noch ganz weit oben Powerwolf. Das habe ich nicht erwartet. Powerwolf, die hast du jetzt nicht gesehen. Die waren auch einer der Headliner. Die haben, glaube ich, am Donnerstag gespielt. Wenn Headliner. Ich nicht mache. Headliner. No. Und das ist eine deutsche Band, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt. Und die machen, wie der Name schon sagt, so Power Metal. Also wirklich so, so mit Operngesang so. Also besser, als ich das gerade angedeutet habe. Ja. Und zelebrieren da auf der Bühne eine unheilige Messe quasi. Ja. Machen da quasi eine schwarze Messe. Okay. Auf der Bühne alle so noch geschminkt, so wie Wölfe so ein bisschen. In schwarz-weiß. Und haben da vorne halt einfach mal so einen Sänger, der da übelst ausgebildet ist. Und der halt noch so von der Sprache her so übelst Klischee erfüllt. Das ist halt, das war für mich das absolute Highlight der Kunde. Weil der hat auch so lustige Moderationen gemacht. Und klang immer so ein bisschen, als würde der aus Rumänien kommen, direkt aus Graf Draculas Schloss. Fing an, hallo liebes Publikum. Ich freue mich, dass ihr da seid. Vielen Dankeschön. Vielen Dankeschön für den Applaus. Nur so Moderation gemacht hat er gesagt, jetzt wollen wir das Feuer in euch erwecken. Seid ihr noch heiß? Und alle so, ja, gell. Da müsst ihr aber aufpassen, vielleicht müsst ihr das Feuer löschen. Drüben steht Feuerwehr. Hallo. Hat so eins zu eins darüber gewunken. Geil. Den hab ich so gefeiert, den Kunden. Das ist cool. Der hat das halt alles so geil angekündigt mit so einem Charme, mit so einem leichten Humor drin. Und das ist natürlich so eine Band, da, du hörst einmal einen Refrain und kannst ihn eigentlich schon mitsingen. Das ist halt dann so, whoa, demons come at night and they bring the end. Das ist so ganz simpler Scheiß teilweise, gell. Okay, aber da wunderst du dich halt nicht, dass die so im Mainstream angekommen sind, der Metal-Szene. Ja. Also da war auch... Die Bühne, es war halt die Mainstage und das war einfach voll. Da war ein riesen Publikum da und hast die alle mitgrillen sehen. Hast gedacht, was geht denn hier ab, ey? Krass. Die haben das halt so richtig geil rübergebracht auch. Das ist cool. Und geilsten war für mich, am Ende hat er dann noch wie so ein Gesang in der Kirche gemacht. Liebe Gemeinde, wir haben uns versammelt, um diese unheilige Messe zu feiern. Das ist herrlich. Scheiße. Geil. Und ganz am Ende kam dann irgendwann, also muss man dazu sagen, vor ihm war so ein bisschen Feuer noch angezündet auf der Bühne und da stand er relativ nah dran und ja. am Ende kommt noch so, meine Hose wird warm. Geil. So was, bin ich zerbrochen. Sowas also. Macht halt auch Stimmung, ey. Ja, und natürlich, unser Camp war halt auch witzig. Also wir haben da so viel Scheiß abgezogen über die Tage. Also vielen Dankeschön war natürlich so ein Running Gag am Ende. Wenn du irgendwas bekommen hast, vielen Dankeschön. Geil. Oder was wir eben auch hatten, das ging so ein bisschen über eine Story, eine Anekdote von einem, der mit dabei war. Da hat man was erlebt in einer Disco, wo sich so die Leute schon so halb rumgekloppt haben. Und dann ging es halt so drum, ja, wie klärt man das am besten? Und da war aber einer da, der hat ja schon so jahrelang Erfahrung oder war gleich so der Chef von der Disco. Ja. Und er kam dann an so und hat, pass auf, ich sage euch jetzt mal, mit meiner Erfahrung sage ich euch, da hilft nur eins. Alle raus in eine große Wamserei. Das hast du das letzte Mal schon erzählt. Das habe ich gleich schon mal erzählt. Und das war auch der Running Gag des Festivals für uns. Ja, also, alle raus in eine große Wamserei. Immer wenn irgendwas war, da hilft nur eins, alle raus in eine große Wamserei. Wir haben halt beschlossen, den ersten Wamsverein Dingelsbühl zu gründen. Okay. Also wenn wir da wieder hinfahren, dann gleich mit Club-T-Shirts, erster Wamsverein, dann gibt es den obersten Wamser natürlich, der Anführer ist, und oder Lord Wamser, wir sind uns noch nicht ganz sicher. Dann gibt's die Wormser Jugend, also die, die du ein bisschen anlehrst. Also du merkst schon, wir haben uns da viele Gedanken gemacht. Der Verein steht eigentlich schon fest. Also ich würde auf jeden Fall noch den Rang Bewamster einführen. Bewamster. Bewamster und der Kassenwams. Der Kassenwams. Den muss es ja auch geben. In der Verein. Du brauchst auch einen Schatzwamser. Schatzwamser. Geil. Schatz. Uff. Jedes Mal, wenn einer Schatz sagt, wenn Pärchen dabei sind, gibt es erstmal jede vor den Helm. Stell dir mal vor, du machst dann wirklich so Clubtreffen und jeden Monat in einer anderen Kneipe und verwammst da einfach alle. Verwackelst einmal die Kneipe. Genau. So, was nehmen wir diesmal auseinander? Kommst du denn schon rein? Ja, einmal wamsen bitte, zum Mitnehmen. Vor allen Dingen musst du ja dann auch immer größere Kreise ziehen, wie beim Geocachen. Ja, das stimmt. Irgendwann, irgendwann hast du einige Kneipen durchgewamst. Deutschlandweit bewamst. Da hast du dann so Flaggen auch, ja, so die du immer reinsteckst, hast du so eine Deutschlandkarte. Seal of Bewamsung. Abgewamst Fettstift. Ich habe schon so gesagt, du müsstest dann für den obersten Wamser, müsstest du auch wie so ein Wrestling-Gürtel haben. Das so. Wäre nice. So, wo dann ja Wamser, oberster Wamser oder ja. drauf steht. Wamsfürst. Das hat Potenzial. Wamschen. Wamschen. Nicht Champion, die Wamschen. Der Wamschen. Wir kommen aus Wamsla. Wamsla. Nähe Weimar. Geil. Also es hat Potenzial. Also wir haben auch sehr viel gelacht drüber. Also du merkst es, Humor war da. Ja. Der Humor. Also das war so ein Ding, ey, das ging gar nicht mehr klar. Ich habe da Tränen gelacht. Also war ein großer Spaß, kann ich nur empfehlen. Im Vergleich zu Wacken, ich war 2012 auf Wacken, ist natürlich jetzt auch eine Weile her. Ich fand es geiler als Wacken, muss ich sogar sagen. Also Wacken ist natürlich mittlerweile auch so kommerziell geworden und alles, gell. Wobei Summer Breeze auch, gell. Also hast du auch 40.000 Leute gehabt oder so. Also doch hoffen. Riesen Ansammlung von Ärschen. Also anatomisch gesehen, biologisch gesehen. Ja, im Prinzip wird es manchmal auch eng, aber du hast noch Platz, sag ich mal. Also das war wirklich noch so, dass du manchmal wirklich Stoßzeiten am Tag hattest, wo du deine Ruhe hattest, gell? Wo du dann wirklich in Ruhe vor der Bühne relativ weit vorne stehen konntest, nicht groß da rumlaufen musst oder lange den Platz besetzen musstest. Wie viel das hab ich genossen. So vergleichsweise? Das ist eine gute Frage. Das Doppelte, ha? 80? Ich würde das auch mal schätzen. Also wenigstens 50, 60.000 würde ich das auch schätzen. Wacken, Besucher... Besucherzahl. Gucken. Würde mich jetzt auch mal interessieren. Mal gucken, ob es hier so eine Aufzählung gibt, aber das werde ich jetzt mal noch recherchieren. Ach, das waren schon 2015, waren das über 80.000. Krass. Was geht denn ab? Boah. 2018 waren es. Ne, das ist der Preis. Zahlende Besucher. Ja, was sind das jetzt? Teilnehmer. Also die machen einen Unterschied zwischen Besuchern, zahlende Besucher. Gucken wir da mal. 75.000. Ja. Wacken. Summer Breeze bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich habe irgendwann mal so eine Zahl aufgenommen. Das könnte man jetzt auch nochmal gucken. Im Vergleich. Das würde mich jetzt nochmal interessieren, ob ich da mit 40.000 hinkomme, aber ich muss mal so eine Zahl gefallen. 35.000 steht hier, also komme ich ganz gut hin. Ja. Mit der Zahl. Ab 5 wird aufgerundet. Ist schon krass, genau. Ist schon krass, was da abgeht, ey. Ja. Also Festival ist sowas, habe ich noch nie gemacht. Es ist halt auch anstrengend über die Tage, kann ich mal sagen. Ey. Zwischendurch bist du mal richtig am Arsch, da gibt es mal so Tage, wo du wirklich so denkst, pff, heute mach ich mal einen ruhigen. Ja. Wo du dann mal mitten am Tag einfach die Matratze aus dem Zelt holst und auf die Wiese schmeißt und mal draußen pennst, weil im Zelt geht's nicht. Ja, ist so heiß. Tag. Das war auch ein großes Problem. Also die Hitze, das war... gar nicht so ohne. Also da ging das ja noch mit der Hitze. Ja. Der richtige Sturm, da war ja erst Sturm. Ja. Weißt du, was ich meine? Da war ja, ist ja schon ein Weilchen länger her. Also ich probiere mal Chia. Das stimmt, ja. Da hat man noch Glück gehabt. Was ein Problem war, war eben auch diese Trockenheit. Und vor den Bühnen war das so trocken, die Erde, sobald da irgendwelche rumgewamst haben, gepokt haben, jetzt bin ich auch schon bei Wamsen. Wamsen ist so ein geiles Wort, ey. Ja. Die Biene Wamsa, ey. Biene Ramsla. vor den Bühnen war es dann immer so, dass es so staubig war, so trocken, wenn die dann angefangen haben zu tanzen, hast du so richtig so einen Staubwirbel gehabt, der überall rumgeflogen ist, so ein Feinstaub. Und ich glaube, deswegen geht es meiner Stimme auch so. Also nicht nur, dass ich so mitgebrüllt habe, sondern du hast die ganze Zeit diese Scheiße eingeatmet. Und das nimmst du dann mit, gell? Das setzt, belegt da die Stimme, Bändern, einen Scheiß, kriegst du in die Lunge die Scheiße. Also es war nicht so ohne, manchmal habe ich gar keine Luft bekommen. Einmal war ich in der Poco mit drin, dann habe ich mitbekommen, boah, kriegst du jetzt keine Luft mehr hier, mittendrin in dem Staubsturm. Also hast ganz viele gesehen, die dann auch hier so Kopftücher dann eher vom Mund genommen haben und sowas. Manche waren richtig hier mit hier so Schutzmasken da und sowas. Da habe ich dann auch so gedacht, ja, Scheiße, jetzt umholen müssen. Also jeden Früh, wenn ich die Nase geputzt habe, das Taschentuch war braun quasi. Also du hast wirklich nur erstmal den Staub rausgerotzt. Was anderes war das nicht. Aber es war geil, wie gesagt. Also ich habe es richtig gefeiert, weil du eben gerade auch mal so Bands siehst. Ich meine, es ist ein Metal-Festival, muss man eben sagen. Gell? Da muss man eben auch Bock drauf haben. Und für mich war es interessant. Ich habe wieder festgestellt, die und die Richtung geht gar nicht. Echt klubber. Ist mir zu viel, ist mir zu krass. Und es gibt Richtungen, wo ich sage, geil, das entdeckt zu haben. Wie Wheel eben jetzt zum Beispiel. Das finde ich absolut der Kracher. Wheelie? Die Sache ist halt, ich glaube, das ist, macht halt, dreht sich halt auch viel über die Stimmung halt. Das ist... Ja, das auch, ja. Ich glaube, ich würde da auch nicht vorrangig wegen der Musik hingehen, sondern eher Party! Party hard! Aber ein richtig geiles Blues-Festival. Eric Clapton Crossroads Guitar Festival, das muss erstmal nach Deutschland kommen. Aber die kommen ja nicht. Die sind ja immer irgendwo in den USA leider. Dann fahren wir zu denen, Spezialfolge Crossroads. Crossroads. Die Dorfschönheiten Crossroads. Howdy, Partner. So, ich übernehme mal. Ja, übernehme mal. Ich wollte dich nämlich was fragen. Und zwar, hast du Batman hält die Welt in Atem geguckt? Ach ja, ja, hab ich gesehen, ja. Und? Wir sind den eigentlich vergessen auf meiner Liste hier. Und? Wir haben geguckt. Schöner Trash, ey. Ist das geil, oder was? Hab ich zu viel versprochen? Also ich hab wirklich, also du hast noch zu mir gesagt, du hast ihn alleine geguckt, hast oft gelacht. Das war bei mir genauso, also. Was das, dann, und das muss der Film erstmal schaffen. Also es ist echt schon sehr inflationär das Wort Bat gefallen. Ja. Aber es war auch... Ey, das ist so geil. Das war eigentlich fast der Running Gag des Films. Mhm. Auch mit der Bettleiter. Die Bettstrickleiter. Bettstrickleiter. Bitte, so viel Zeit muss sein. Denn das Bett Anti-Hai-Spray und daneben hat er noch drei Sprays für andere Viechter aus dem Ozean. Ich weiß gar nicht mehr, was war. Der Orca, nee. Irgend sowas, ja. Ich fand geil, das erste Mal, wo die zum Bettcopter gefahren sind, mit dem geilen Motorrad, mit Seitenwagen. Mhm. Und das ist so sinnlos. In der letzten Kurve klingt sich Robin aus und fährt mit so einem... Der Seitenwagen fährt einfach dahin, das ist so sinnlos. Ich meine, das sieht aus wie so ein Mini-Kinderwagen. Also, dann denkst du noch, was hat das jetzt gebracht? Sollte das jetzt Zeit sparen, dass er nicht noch drum rumlaufen muss? Aber das war so ein Quatsch. Geil. Ich wollte einfach mal zeigen, dass die Karre das auch kann. Super geil. Ja, das war so dumm. Ich finde es auch geil, an der einen Stelle, wo sie dann dem Pinguin das Bettmobil überlassen und das Anti-Pinguin-Toxin-Kapsel genommen haben oder sowas, was sie da auch immer haben. Und dann das gut getarnte Motorrad freilegen. Was knapp daneben steht, einfach nur auf der Wiese. Ja. Da ist kein Hügel daneben oder sonst was. Die steht mitten da auf dem Feld. Und einfach nur so ein bisschen Grünzeug drüber gelegt, wo du schon das halbe Motorrad so siehst. Da bin ich bald zerbrochen. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, Batman hält die Welt in Atem zu gucken. Das Ding ist der Wahnsinn. Das ist echt der Kracher. Vor allem hat es auch so Slapstick-Einlagen mit der Bombe. Ich sag nur die Bombe. Ja. Also da habe ich gedacht, wie lange wollen sie den Gag jetzt noch ziehen? Das muss man mal kurz erzählen. Ja, muss mir mal auf die Sprünge helfen. Da will Batman eine riesengroße Bombe, die aussieht wie so eine richtige Klischeebombe, entsorgen. So, also einfach eine schwarze Kugel oben noch mit der Lunte dran und rennt durch den halben Hafen und versucht diese Bombe loszuwerden. Und da rennt überall hin, wo du aber denkst, jetzt könnte sie loswerden. Und da kommt eine Nonne. Da kommt eine Frau mit Kinderwagen. Dann, also man muss dazu sagen, er rennt dann woanders hin. Ja. Und da ist eine Frau mit Kinderwagen. Also er rennt den halben Pier an. Und überall ist mal irgendwas. Dann rennt er zum Wasser, denkst, jetzt ist es geschafft. Dann kommt ein Taucher hoch. Oder ich weiß schon gar nicht mehr, was alles war. Aber überall ist jemand. Dann kommt keiner hoch. Er will ihn runterschmeißen. Darunter ist ein Boot mit Leuten. Gell? Dann, überall ist irgendjemand. Und immer so, dass es menschlich nicht vertreten kannst. Also Batman ja eh nicht. Der will ja keinen umbringen. Aber so... Immer, aber noch mehr, noch in drauf gesetzt. Aber noch schlimmer eigentlich, ne? Das Ganze noch auf die Palme gebracht wird. Ich will irgendwie noch Rettungskräfte oder so eine Scheiße, oder? Irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich glaube, es kommt noch so ein Blasorchester. Genau, ein Blasorchester. Düt, düt. Er kommt an, scheiße, ich muss wieder zurück. Herrlich. Er will, glaube ich, dann noch an denen vorbei sogar. Also wird noch an denen vorbei und merkt, oh scheiße, ich komme nicht vorbei. Dann ist der Riesenbombe zu eng. Ja. Dann ist der Steg zu eng. Das ist ein Klamauk. Aber ich habe trotzdem drüber gelacht. Das ist irgendwie so platt, dass es geil ist. Das ist wie... Ey, eigentlich müssten wir den Film mal zum Stammtisch gucken. In der Tomate. Das stimmt. Da waren auch noch so mehr Szenen dabei, wo ich gedacht habe, ey, das ist gerade so bescheuert. Aber trotzdem, deswegen musst du wieder lachen, weil es so platt ist, wie das Militär ein U-Boot verkauft an einen gewissen Mr. P.N. Gwynn. Und vor allen Dingen auch, ich fand auch diese geile Superwaffe, die da Captain Dingsbums erfunden hat, wurde einfach mal von den United Nations die Leute in Pulver verwandelt. Ach so, ja. Das ist ein geiler Plot eigentlich. Ja, wir benutzen einfach einen Oktopus mit einer Sprengfalle. Das ist so dumm, aber so geil. Mit dieser scheiß Schleuder aus dem Fenster raus. Ja, und dann hörst du nur aus der Ferne, das war mein Oktopus. Richtig gut, fällt mir auch gerade ein mit der Bettstrickleiter. Da landet er ja dann halb im Wasser und dann hat er einfach mal so einen riesen Katzenhai dran am Bein. Ja. Und dann geht diese Szene ewig, der geht bestimmt, also gefühlt ewig, bestimmt 5-6 Minuten kloppt er sich mit diesem hässlichen Hai rum, ja, und versucht den loszuwerden, bis Robin ihn dann dieses Bett-Hai-Abwehrspray runterbringt. Und dann auch noch so, das dauert auch so ewig, bis Robin da unten ist, der klettert noch genüsslich die Leiter runter. Und kurz bevor es ihm übergibt, macht er noch so eine Akrobatik-Aktion, legt sich dann halt über die Leiter, macht noch so Kopf über so einen Move, so nach dem Motto, man sieht, ich komme aus dem Zirkus. Genau. Das ist so dumm, aber so geil. Das ist so alles auf die Spitze gebracht, ey. Das ist so geil. Ich habe schon wieder so viel vergessen, weil da auch so einer nach dem anderen. Das geht mir auch gerade so. Dass du, da ist auch diese berühmte Szene drin. Ja. Aber Robin, nur weil sie Trinker sind, heißt es nicht, dass sie den Tod verdient haben. Genau. Stimmt, die war da auch mit drin, ja. Da kommt generell auch Robin, der sagt dann immer irgendwann solche Sprüche, die gerade zur Szenerie passen, so heiliges Kanonenrohr oder so, oder heilige Explosion. immer aus nichts gewesen. Ja. Was ist die Scheiße? Oder was auch richtig platt waren diese Rätsel vom Riddler, die waren so total an Haaren herbeigezogen. Das stimmt. Das war so. Der heißt nicht Riddler, der heißt der Rätselknacker. Entschuldigung. Der Rätselknacker. Und das Katzenbein. Das Katzenbein. Ja, ich habe definitiv nicht zu viel versprochen, würde ich sagen, oder? Ey, das war echt, wie die dann auf diesen Rat der Nationen kommen. Das war so ein. Genau, der Rat der Nationen haben sie es genannt. Das war so ein bescheuertes Rätsel, was da vom Riddler kam, vom Rätselknacker. Das war so weit weg vom Thema und die kommen noch voll drauf, gell? Und sagen dann, ja, na klar. Ja, ein Haus, das hat was damit zu tun und damit und vereinte Nationen. Da schließen sich da irgendwelche Scheiße draus, gerade Rätsel. Ich möchte mal gucken, ob es diese Serie mal komplett auf DVD gibt. Die würde ich mir nämlich mal besorgen. Das wäre was, super krass. Ich glaube, ich muss den Film auch nochmal gucken. Den können wir gerne mal zusammen gucken, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin. Das stimmt, ja. Den muss ich gleich noch 10-mal gucken, ey. Bis du da alles aufsaugst, ey. Der ist so stark, der Film. Also, mir hat er auch sehr gefallen. Ist natürlich absoluter Trash aus heutiger Zeit. Aber gerade das macht es so geil. Klingt dem Trash schon noch guckbar, aber sonst eigentlich die ganzen Effekte und sowas ist alles so überholt, gell. Das kannst du so haken. Dieses geile U-Boot mit diesen Flossen dran. Einfach stark. Und ich fand es auch cool, dass sie dann in dem finalen Kampf quasi dann noch diese Pow und Katsching. Ja, das fand ich wieder cool irgendwie. Weil merkst du immer wieder, dass die versuchen, um die Katze, um das Katzenweib immer so ein bisschen einen Bogen drumherum zu machen, dass sie nicht eine Frau vermöbeln. Gell? Ja, das ist aufgefallen. Jedes Mal, wenn die dabei ist, ist immer erst im Hintergrund, macht irgendwelche dummen Geräusche, macht irgendwelche Kommandos und dann überwältigen sie sie irgendwie. Ja, das stimmt. Auch das Hauptquartier der Bösewichte ist halt auch einfach stark. Einfach mal hinten in der Fischerkneipe drinnen haben die ihr Hauptquartier drin. Stimmt. Das ist einfach gut. Und da kommt ja am Anfang noch dieser komische Typ an. Also man muss dazu sagen, das Katzenweib ist getarnt. Als russische Journalistin, ne? Madame Kitty oder so. Ja, genau. Total bescheuert. Was so auffällig ist, gell. Du denkst, das ist so platt. Und dann verliebt sich ja Batman noch, also Bruce Wayne, ja, in sie, gell. Und da gibt's auch ganz am Ende so eine Szene, wo auffliegt, dass sie das ist. Und da kommt so ein Blick von Batman in die Kamera, da bin ich bald zerbrochen. Da kommt plötzlich so ein Seelenblick, so nach dem Motto, mein Herz ist gebrochen. Ich muss aber jetzt meine Pflicht tun, so ungefähr. Gell? Ja. Ich kann jetzt nicht nachgeben, so ungefähr. Und da kommt so ein Blick, so halb weinerlich, halb reumütig, Herz gebrochen und dann auch trotzdem so so ganz lange in die so Ewigkeiten dieser Blick, ey, da konnte ich nicht mehr. Und dann kommt Robin noch so an, Batman, was sollen wir jetzt tun? Und Robin versucht dann noch so einfühlsam so auf ihn einzugehen, so, ja, vielleicht müssen wir sie doch verschonen. Und dann sagt Batman, nein, ein wahrer Held muss in solchen Situationen seine Gefühle unterdrücken können oder sowas oder im Zaun halten können. Ja. Da kommen dann immer so moralische Sprüche, so ganz typisch. Ey. Geil. Ich muss sagen, das ist richtig nice. Mir gefällt das. Ja, ich find's auch gut. Ich finde auch das Lego-Set von der klassischen Betthöhle richtig geil. Kennst du das? Da gibt's das 60er Jahre Lego-Betthöhle. Hm? Das ist richtig nice. Mir ist bei dem Film nochmal aufgefallen, dass ich die Karre zu Hause stehen habe, also das alte Batmobil. Geil. Ich habe das irgendwann mal irgendwo im Laden gesehen. Und da gibt's von Hot Wheels, glaube ich, so eine Collection von den ganzen Batmobiles. Ja. Mobilen? Mobile? Mobiles. Und da war das dabei und das fand ich so am geilsten vom Design her. Das habe ich daheim mal stehen. Also einen kleinen Mini. Hast du die Betthöhle? Noch nicht. Mach's hübsch. Robert guckt gerade mit dem Batpad. Das Batpad. Battlepad. Battlepad. Das ist einfach geil. Ach ja, hm. DC's Comics Superheroes. Ich finde das auch so geil, wie die diese geile Stange runterrutschen, dann auf dem Hebel waren. Ach ja, das war auch. Auf den Hebel umklappen und auf immer unten angezogen sind. Da war ja extra ein Hebel für Kostüme anziehen, so. Genau. Ich habe da mal Pause gedrückt. Ich habe in mehreren Szenen immer mal Pause gedrückt, weil ja, ich dachte, was, da so dasteht, was stand denn da im Hintergrund, weil da öfters noch so Kommentare hast. Und auch in der Betthöhle, überall steht noch dran, was das ist, gell? Ja. Überall noch ganz offiziell, ja, das ist das Bett, das und das, das ist das Bett, das und das. Also die finde ich schon ein bisschen geil, muss ich sagen. Das ist richtig krass, ey. Ja, das sieht schon geil aus. Das sind zwar leider viele Einzelteile, was ich so nicht mag, so richtig wirklich schön hinstellen kannst du es nicht. Mhm. Aber irgendwie ist es auch wieder geil. Da schimmert halt auch so lila wie der Batman, wie halt im Film. Mhm. So, da hat so einen lila Touch. Richtig nice, ey. Ja, das ist cool. Hast du mal das Bild gesehen, Evolution of Bat Science? Mhm. Also wie die Bat... Ach so, wie die wie die über die Jahre aussahen? Mhm, wie das Symbol sich verändert hat. Echt? Hast du es gesehen? Das habe ich mal irgendwo mal gesehen. Das ist Wahnsinn, was da los war. Weil mittlerweile, das aktuell ist ja relativ fett auch eigentlich. Das ist ja noch gar nicht drauf. Ist da noch nicht drauf. Nee. Ich finde das original, also eins der ersten finde ich auch geil, wo du noch wirklich den Batman-Kopf drauf hast. Ja. Irgendwie hat es was. Ich muss sagen, ich finde... Ja. Schwierig, gell? Das hier finde ich schon ganz geil hier. Das ist so das Future-mäßige, das fand ich ganz cool. Hm. Das hier finde ich ganz schlimm. Ja, wenn das so kreisförmig wird, ja, sieht es schon merkwürdig aus. Das ist so merkwürdig von 2007. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall auch mal sehr interessant eigentlich, muss ich sagen. Ach, Leute, das ist Wahnsinn. Ja, da habe ich gleich die nächste Frage, wenn ich das gleich nochmal... Ja. Was sagst du zum Finale zu Gravity Falls? Jetzt machst du ein Fass auf... Seltsamer Ghetto. Also, mega geil. Ich finde, die Serie endet perfekt in meinen Augen. Ja. Also, es ist eines der besten Enden, was ich je gesehen habe. Also, das hat so ein harmonisch, also für eine Disney-Serie natürlich war es klar, dass es so enden muss, harmonisch, aber es hat echt einen perfekten Abschluss, fand ich. Also, ich habe am Ende da gesessen und habe gedacht, wow. Also, so einen Abschluss zu finden, aber auch diese letzten vier Folgen, wie sie dieses Finale nochmal... Was da alles vorkommt aus der ganzen Serie nochmal, da fällt mir auch schon wieder der Hälfte nicht mehr ein. Dann noch Anspielung auf, hat man neulich erst, Die Reihe, die du neulich vorgestellt hast, ich komme gerade nicht drauf. Auf Mad Max. Mad Max. Ich wollte gerade Max Payne sagen und dann habe ich gedacht, nee, scheiße, so anders. Auf Mad Max. Mad ja, Max, genau. Ne? Mad da gibt es nochmal eine Folge, dann nochmal eine ordentliche Anspielung mit drin. Da habe ich gedacht, das ja. passt ja. Ja. Also die letzten Folgen, wie sich das auch zuspitzt auf diesen seltsamen Geddon, das ist absolut geil gemacht, finde ich. Wie anders die auch so tonal sind. Ja. Es sind immer noch mal ein paar Jokes dabei, aber es ist eigentlich nur Action. Also es ist eigentlich nur Gas. Mhm. Gas, Gas, Gas. Also das ist echt richtig krass. Eins der besten Finals, was ich je gesehen habe, ohne Mist. Und ich habe ja so ein bisschen was angeteasert, was auch ein geiles Ende gewesen wäre, wenn Kronkel Stan halt auch wirklich, wenn er sein Gedächtnis verloren hätte. Einfach konsequent Ende. Das aber das wäre nicht Disney-mäßig gewesen. Das wäre krass. Das habe ich eben gemeint. Das war, das wäre eigentlich schon das erste gute Ende gewesen. Aber das Ende, wie es war, ist eigentlich auch wunderschön. Wie das halt das auch diesen Sommer einfach zusammenfasst. Ja. Bam, sie fahren wieder nach Hause und gut. Ich muss sagen, in dem Moment dachte ich auch, da war ich fast ein bisschen wehmütig. Da ich dachte, scheiße, dass jetzt vorbei ist. Das, ja. Man hat sich fast wie ein kleines Kind gefühlt und hat gedacht, fuck, der Sommer ist vorbei. Ja, schon wieder Sommerferien vorbei. Ich konnte mich so richtig reinversetzen. Ja. Gedacht, fuck. Und jetzt nie wieder Gravity Falls. Und dann habe ich gedacht, ach, fuck it. Guckst du mal von vorne. Ach, fuck it, guckst du mal, was es so gibt bei Amazon. Gravity Falls. Oh. Und ich habe mir das fucking Journal gekauft, ey. Und habe gedacht, das ist so fucking gut, ey. Das ist echt, wer Gravity Falls mag, kauft euch dieses Tagebuch. Das ist das Beste, was es gibt. Das ist, da geht nichts drüber. Das ist in Englisch, es gibt's leider nur in Englisch, aber es ist einfaches Englisch, kindgerecht. Es ist super lustig. Ich habe so oft gelacht. Du hast die Seiten 1:1 aus der Serie übernommen mit Details. Du hast Zusatzinformationen noch. Also ich zeige dir gleich noch so ein paar Sachen, die in dem Buch drin sind, wo ich gedacht habe, what the fuck? Was geht ab? An was haben die alles gedacht? Also das ist Fanservice extraordinär. Toll, das sieht doch toll aus. Einfach. Also wenn du dir einen Porno wünschst, der genau auf deinen Fetisch produziert sein soll, solche Details ja auch. Also Robert macht gerade ein Einband ab und im Einband ist auch noch, sind noch Pläne von verschiedenen Gerätschaften versteckt. Ach, das ist... Ich hab da wie so ein kleines Kind durchgeguckt. Wahnsinn. Also ohne Mist. Sowas mag ich ja. Das sind, also der Stil absolut erhalten und ich habe das auch im Vorfeld so auf Amazon ein bisschen geguckt. Und hab so die Reviews so gelesen und die haben alle gesagt, ey, das ist sein Geld tausendmal wert. Das sind 288 Seiten. Das müsst ihr mal angucken, komplett bedruckt. Na, geiles Fandom einfach nur. Also das ist ultra geil. Hier diese ganzen Wesen, die es nie in der Serie gab, die dann noch erklärt werden, da lachst du dich kaputt. Hier der Invisible Wizard. Hier die kotzenden Feen. Also... Geil. Sind nur so Dinge, das ist alles auch so lustig erzählt. Leprechaun, also nicht Leprechaun, nicht der, na, wie heißt der? Der irische Kobold. Ja, der irische Kobold, genau. Und das ist halt einfach mal so ein Einhorn-Kobold. Hier, die Kaue. Stomach-faced duck. Die Kaue ist verdammt gut. Question Quail. Oder hier, der Woodpecker-Packer. Da. Da steht auch im Text noch, ich bin mir nicht sicher, ob es noch einen kleineren Packer gibt, einen Woodpecker, Packer, Packer. May have a Woodpecker, Packer, Packer on its back. Need microscope to investigate. Oder hier der Hawktopus, wow, da steht toll. Einfach nur da, too stupid to study. Ey, ich guck mir das Ding auf. Bei der Kaul steht zum Beispiel auch drin, dass die milchgefüllte Eier legt. Das ist halt so logisch, gell, so geil. Und hier ist bodenlose Loch, also sind alles so Sachen, die in den Folgen vorkommen. Holy moly, Infinity Loop. Und dann immer noch Kommentare dran, wo du dich weghaust. Das ist ein bisschen die Geschichte von Gravity Falls. Ey, toll. Auch geile Sachen. Manchmal hast du noch verschlüsselte Texte drin. Oder echt? Eben, okay. Also da ist zum Beispiel das komplett verschlüsselt hier, das Ding. Krass. Na, da wird später nochmal Bezug drauf genommen. Also hier, das habe ich schon gelesen, so die ersten 20, 30 Seiten. Die lesen sich auch sau schnell, ist ja nicht so viel drauf. Dann hast du auch so Stilmittel dabei, wie jetzt eben hast du mal gesehen, dass Mabel das reingeschrieben hat. Und das ist dann bunt. So, also du siehst auch immer, wer das geschrieben hat. Absolut cool. Das haben sie echt super geil umgesetzt. Toll, das ist wirklich toll. Das ist dermaßen und... Do not read aloud. Jetzt muss ich nochmal gucken, was das gekostet hat. Das war absolut für den Preis Spott. Crystal Baldwin. In meinen Augen spottbillig. Muss ich nochmal gucken. Vor allem dick auch. Ja, auch Qualität, sag ich mal. Das ist jetzt nicht so, als wären es hier irgendwelche ja. Billigseiten oder sowas. Das ist der Kracher. Truth-telling teeth. Ja, da ist dieser Stein, der die Größe ändert. Also 12,99 mit Prime-Versand. Photographic. Was? 12,99 Prime-Versand. Das ist ein Witz. Gekauft. Kauf ich mir. Das Ding ist gekauft. Photographic. Proof. Dann haben sie hier diese Geister kategorisiert. Kinda cute. The Pranksters. The Gluttons. Ich habe allein beim Durchblättern, wenn du, wie bei dir gerade die Reaktion, es war genau meine. Hier die Hellraiser-Anspielung. Gell. Ja, stimmt. Also allein beim Durchblättern, die Bilder allein schon, da lachst du schon so oft. Oder wenn du Dream Hipster. Das ist so geil. Robert hat gerade den Kategorie 9 Geisten. Er sieht halt aus wie Freddy Krüger, nur dass er eben keine Krallen hat, sondern hat einfach mal Messer, Löffel, Gabel und einen Flaschenöffner drin. Turns Power Naps into Horror Naps. Danger. Ah, das ist in der Folge, wo die auf dem Anwesen sind. Und hier ist zum Beispiel auch das Geile, hier siehst du, dass Dipper was reingeschrieben hat. Als Hinweis. Get the local rich girl to apologize to them. Okay. Ja. Und später gibt's. Ich erkläre mal, wie dieses Buch aufgebaut ist, mal kurz, ja. Weil ich das nämlich noch mega finde. Du hast erst diesen normalen Teil, den quasi der Autor geschrieben hat. Ja. Und dann gibt's mal ein, zwei Seiten, die sind leer. Mhm. Und dann zack, also hast zwischendurch immer so Anmerkungen von Dipper und Mabel mal. Ja. Und dann zack, kommen zwei Seiten leer und dann übernimmt Dipper. Quasi. Dann hast du das Abenteuer, die Serie aus Dippers Sicht. Aha. Wie, was er erlebt hat, was er gefunden hat und sowas. Dann hast du zwischendurch mal Mabel, wo Mabel mal wichtiger war in den Folgen. Ja. Und dann hast du wieder zwei Seiten leer oder sowas. Und dann kommt die Rückkehr des Autors, wie in okay. der Serie eben. Und dann cool. übernimmt er wieder das Buch und schreibt noch ein paar Sachen. Und in den Sachen, die hinten drin stehen, sind noch Sachen drin, die waren in der Serie gar nicht. Okay. Wo er noch von seinen Expeditionen, das kriegst du ja am Rand mal mit, dass er so Expeditionen betreibt noch. Ja. Wo er von seinen Expeditionen berichtet, was er so erlebt hat. Die M-Dimension und so Kram und die 2D-Dimension und hast du echt noch extra Kram. Total, das ist ja krass. Total crazy. Die Memory Gun ist drin. Also jetzt, ich gehe mal hart davon aus, dass hier nichts fehlt. Das ist echt purer Sex, das Buch. Wahnsinn, das ist ja toll. Und du kannst da mal... Triggerfinger. She said I need to think before I shoot. Achso, nee, mach mal weiter. Du bist gleich an der Stelle, wo ich mein Band reingemacht habe. Das könnte ich mir nämlich nicht verkneifen. Hiding Spot. Was steht oben? Der Bunker. Der Bunker. Da muss ich lachen. Security Room. Geil. Das ist super cool, ey. Trouble in the Bunker. Ich muss das jetzt mal wegtun. Sonst muss ich mir das hier jetzt komplett anwerfen. Und das wären wir nicht fertig. Du bist gerade hyped, ey. Ja, da fällt mir noch was ein. Da musst du dir Zeit nehmen, ey. Guten Tag. Ich wünsche dir alles Gute zum ersten Geburtstag der Dorfschönheiten, der gestern war. Ach, wünsche ich dir auch, Robert. Alles Gute, nachträglich. Ja. 19. August, super geil. So geil. Geil. Journal 3. Gibt's da nicht noch eine 1? Und habe ich auch gehofft, ich habe es aber nicht gefunden. Also nee, gibt's wahrscheinlich nicht. Also prinzipiell muss man sagen, diese ganzen Sachen, die es noch zusätzlich gibt hier, und es gibt ja noch so extra Adventures in Comicform oder hier Dipper and Mabel's Guide to Mystery and Nonstop Fun, bin ich auch noch am überlegen, mir das noch zu holen. Das ist alles top bewertet. Ich finde das so alles toll. Top 5, die Sachen, das ist echt, was Merchandise angeht, das Geilste, was du holen kannst. Ich würde mir mal ein paar tolle Figuren wünschen. So mittendrin da oben Mann mit Oberkörper frei. Bei Figuren, da kannst du, glaube ich, nur diese... Funko Pops. Funko Pops, die gefallen mir auch nicht. So was würde ich nur wünschen. Die aber Mütze kannst du holen von Dipper. Die geil. Gibt's als... Warte ich sofort. Bin ich auch am überlegen. Leute, das passt auch zu deinen Haaren zurzeit richtig gut. Eine richtig geile Mecke. Meine Damen und Herren, wie gesagt, Gravity Falls... Zieht es euch rein. Das ist einfach jede Minute wert. Und ich finde, der Wiederschauwert ist einfach geil. Mhm. Ich würde das sogar nochmal gucken. Ich auch. Weil das einfach so geil ist. Das macht Spaß. Und Peter und ich haben letztens mal, vor anderthalb Monaten oder so, mal zusammen drei Folgen haben wir da geguckt. Wir konnten nicht aufhören. Komm, wir gucken noch eine Folge. Und das waren Folgen, die ich alle schon gesehen habe. Hm. Und ich fand die wieder so geil. Irgendwas Geiles. Das war so geil. Das ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall ist das eine tolle Serie, die sich, finde ich, immer wieder lohnt. Und ich freue mich drauf. Ich bin jetzt gerade an Adventure Time. Das ist ja auch sehr gehypt. Mhm. Das ist ja sehr gehypt. So, dann wollte ich noch eine kleine Information droppen. Meine Damen und Herren, Better Call Saul geht mittlerweile in die vierte Staffel. Schaut's euch an. Das ist quasi die Pre-Story von einem wichtigen Charakter in Breaking Bad. Ja. Was du immer noch nicht gesehen hast. Hab ich auch noch nicht gesehen. So, dann wäre jetzt Peter erstmal wieder dran. Okay, ich würde jetzt, glaube ich, zwei Sachen hintereinander machen. Ja. Außer hast du dann was einzuwerfen. Nee. Weil ich habe noch zwei Sachen gesehen, zwei Filme. Na? Fangen wir mit dem Schlechten an. Okay. Ant-Man and the Wasp. Okay. Also, was heißt schlecht? Schlecht ist jetzt schon wieder meckern auf hohem Niveau. Es war ein Ant-Man-Film mit The Wasp, kann ich dazu sagen. Nee, Quatsch. Jetzt so, ich denke, es war ein The Wasp-Film mit Ant-Man, habe ich gehört. Na, das kannst du nicht so sagen. Das ist schwierig, also ich würde es andersrum sehen. Nee, okay. Jedenfalls, es ist ein solider Film. Es ist halt so die Nummer sicher, was sie gemacht haben. Hast du Ant-Man gesehen, ersten? Es wird eben vertieft, weil sie angefangen haben, dieser Quantum Realm. Hier ist zum Beispiel schade, bei der Seite, ich muss kurz noch gerade voll rausgerissen, Robert blättert gerade dem Buch und ich sehe gerade diese Seite, die eben aus den drei Teilen eigentlich besteht, dieses Portal. Und hier ist eben schade, hast nur diese Seite, gell? Es gibt wirklich nur dieses Journal 3. Das ich finde es aber schade. Konsequent. Finde ich auch, ja. Ich finde es konsequent, also wie hätten sie es denn sonst anders machen sollen? Ja. Macht ja dann gar keinen Sinn. Du hast nur gut, noch den, dass sie das so original gelassen haben. Du hast nur noch den Plan im Einband quasi vom kompletten Portal, gell? Ja, jedenfalls, also Ant-Man and the Wasp, es wird weitergeführt, was dieses ganze Quantum Realm angeht. Der Humor ist wieder gleich, alles, was das angeht. Also du hast auch wieder diesen Gehilfen von ihm. Und Reflective the Ladies. Ich sehe so einen Querschnitt von den Hirnarealen. Da steht eins Moral. Reflectives ist wahrscheinlich sowas wie sich selbst reflektieren, meinst du? Ja, nur sowas, genau. Reflexion. Domestic ist so Sauberkeit und dann ein Areal The Ladies. Geil. Hier sind super coole Sachen drin, ey. Geil. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Alles gut, Ant-Man and the Wasp. Also ihr merkt schon, das ist ein absolutes Highlight, dieses Buch, deswegen habe ich das gekauft und mitgebracht. Es ging gar nicht anders. Ich hatte das übrigens auch am Festival mit. Geil. Zwischendurch habe ich mich irgendwann hingesetzt, ein bisschen gelesen drin und dann fingen alle an, was ist das für ein Buch, was ist denn das? Und jeder mal drin rumgeblättert und gesagt, ey, das ist ja übelst witzig. Ja. Selbst die Serie nicht kannten, Wunderbart kennt zum Beispiel Gravity Falls auch, hat das Ding durchgeblättert, hat gesagt, das ist so geil. Ja. Absolut herrlich, wenn du die Serie kennst noch. Ant-Man and the Wasp. Es wird alles weiter vertieft quasi, die Charaktere werden ein bisschen weiterentwickelt, finde ich. Es passiert in meinen Augen nicht so viel. Der Antagonist oder die Antagonistin. Jetzt zeigt mir Robert gerade irgendwas. Disco Girl. Ich tue das jetzt weg. Tu es weg, ey. Das ist gerade echt der Abfuck. Entschuldigung, also meine Damen und Herren. Zu geil zum Wegschauen. Das ist das Problem. Es ist wie ein Unfall. So. Ant-Man and the Wasp. Entschuldigung, genau, dritter Anlauf. Alles gut. Sorry. Die Weiterentwicklung ist jetzt nicht so krass in meinen Augen. Also ich finde, es ist halt fast gleich wie im ersten Film wieder. Hm. Es gibt so ein paar Sachen, wo du merkst, okay, da hat sich das verändert in der Beziehung zwischen den Leuten. Aber es geht ja um Superhelden und darum, den Anzug anzuziehen und die Ant-Man zu werden. Und natürlich hat er jetzt The Wasp noch an der Seite, sag ich mal. Hm. Es ist alles ein bisschen leicht runtergequatscht, wie ich das erzähle. Es ist ein bisschen komplexer, als ich das gerade darstelle. Hm. Aber ich finde, an manchen Stellen wird es halt komplexer gemacht, als es sein müsste, sag ich mal. Wo sie versuchen, den Fokus auf Storytelling zu legen und wirklich versuchen, da die Geschichte stringent aufzubauen und da eine clevere Handlung zusammenzubasteln. wo dann Sachen später auch wieder als Gags aufgegriffen werden, was ich ganz smart fand. Hm? Und denkst, ach, alles klar, jetzt nutzen sie das dafür und sowas, gell? Wie zum Beispiel, die haben halt so eine Packung mit Hot Wheel Autos. Und denkst du, was soll das? Aber wenn du Handman kennst, weißt du, der kann Sachen schrumpfen und vergrößern. Das heißt, das sind echte Autos, die sie einfach nur für unterwegs haben, für verschiedene Fälle. Und dann haben die einfach mal so eine Hot Wheels Sammelbox dabei und das ist halt übelst witzig. Und dann okay, das ist aber eine geile Idee. Guckst du da rein, hier, such dir ein Auto aus, gell? Und der Kunde dann nimmt halt einfach, also da sein Gehilfe oder sein bester Kumpel da, der hat immer zu viel quatscht, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein, der nimmt halt dann übelst einen Rennwagen quasi und sagt dann, ja, okay, ich nehme den. Und kommt dann mit übelster Möhre da angefahren quasi. Geil. Und heizt da übelst durch die Straßen. Und freut sich, dass er so ein schnelles Auto genommen hat. Ein schnelles Wagen. Auf Wagen war ich auch schon. Ja, also das Ende. Wo bist du, ein dummes Schwein? Ich komme mal zum Ende, was denn? Auf Wagen war ich auch schon. Wagen, Feuer, mehr. Ich komme mal zum Ende, so spektakulär fand ich es nicht. So machen zum Ente. Zum Ente. Ente. Die Stonehenge Ente. Die hatten am Ente nicht so wirklich das geile Ente, fand ich so. Also es hat so ein bisschen dahin geplätschert. Also es war schon noch ganz cool für das alles, was passiert ist. Aber du hast ja schon gemerkt, die bauen da eine Antagonistin auf. Das spoilere ich jetzt mal ein bisschen. Wo du merkst, die hat ihre Gründe so ein bisschen dafür, so zu sein. Aber eigentlich geht's auch anders. Eigentlich könnte man vielleicht auch zusammenarbeiten. Stichwort Loki. Fertig aus. Mhm. Gell? So, und da kannst du schon vorstellen, was passiert am Ende so, gell? So. Ja, und sie tauchen dann natürlich ab wieder in diesen Quantum Realm, also in dieses Mikrouniversum quasi, in die Quantenebene, wo du dann wirklich nur noch irgendwelche Mikroben hast und so eine Scheiße, die dann größer sind als du, wie Monster wirken gegen dich, wo du dich eben auch total verlieren kannst und so weiter. Und am Ende kommt natürlich, was kommen muss, die Anspielung auf den Infinity War natürlich, auf die Geschehnisse des Infinity Wars am Ende werden aufgegriffen. Also im Prinzip spielt der Film parallel dazu. Ach so, also Ant-Man war nicht mit dabei? Nee, Ant-Man... Beim Infinity War. Genau, Ant-Man. Das wird aber auch erwähnt im Infinity War. Sie sagen dann, ja, der hat Hausarrest. Da kann nicht kommen. So. Und das ist tatsächlich im Film so. Also er hat eben so eine Fußfessel, mit der er nicht weg kann aus seinem Haus. Aber irgendwie kriegen sie es. Man könnte sich ja mal kleiner machen und die Fußfessel einfach liegen lassen. Abstreifen. Ja, das erklären sie dann so. Seine Aktivitäten werden überwacht mit über GPS-Koordinaten. Er macht immer das Gleiche und dadurch kriegen sie mit, ah, okay, jetzt macht er wahrscheinlich gerade das oder jenes, welches. Also die überwachen so seinen Tagesablauf mit und machen manchmal auch zufällige Kontrollgänge, wenn sie das Gefühl haben, da stimmt gerade was nicht. Das wird schon im Film alles dargeboten, relativ schlüssig, sage ich mal. Okay. Aber wie gesagt, für mich war es so ein Film, der ist so ein bisschen dahin geplätschert. War jetzt nicht kacke, es war so die Nummer sicherer für mich. Es wirkte halt auf mich wie, ja, wir erzählen jetzt meine Geschichte und führen das irgendwo hin. Und am Ende, übrigens jetzt, darum war er nicht dabei die ganze Zeit, jetzt ab geht's in Infinity War und vielleicht hat die Person noch was mit Infinity War zu tun oder es ist ein überraschendes Ende, wo Ant-Man dann am Ende abbleibt, ist interessant, weil du dich fragst, okay, wie soll das jetzt weitergehen, aber es ist jetzt kein Film, wo ich sage, absolut geil. Im Gegensatz zu dem folgenden Film, den ich gestern Abend gesehen habe, ich mach mal gleich weiter, Coco. Mit dem Affen oder was? Nee, das ist der Film, warte, ich mach's mal auf. Ich kenne Coco, der mit dem komischen Zeichentrick-Affe. Wenn ich Coco eingebe, kommt erstmal Coco Chanel. Coco Jumbo. So, das war dieser Film rund um das Totenreich. Ach, okay, Pixar-Film. Genau, der Pixar-Film. Ja. Von dem habe ich auch nur Gutes gehört bis jetzt. Und den habe ich gestern Abend geguckt. Und ich muss sagen, ey, ich bin begeistert. Das kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke über den Film. Das ist eine Ansage, gell, über das Totenreich einen Film zu machen für Kinder, sag ich mal auch. Gell, also der auch für Kinder gut zu gucken ist. Also er ist natürlich auch relativ fröhlich, aber es gibt Momente, in denen denkst du dir, jetzt wird's gerade ein bisschen krass. Gell, so. Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie explizit Zeug siehst, aber es ist dann so, wo du denkst, so vom Winter verweht, so wenn dann Leute vergessen werden. Es geht viel um Vergessen, um Tradition, um darum, Menschen wirklich in Erinnerung zu behalten und zu würdigen, sag ich mal, gell? Wie sie es verdient haben, wie sie zu Lebtagen auch gewürdigt worden einfach. Und das hat mich sehr berührt, also wie sie das rübergebracht haben. Und es gibt diese Gitarre, das siehst du auch auf dem Plakat bei Coco. Es geht viel um Musik, das hat mich überrascht. Ich wusste zwar, dass du diese Gitarre immer überall siehst. Und es ist wirklich häufiger auch Musik drin. Und immer an Stellen, wo du denkst, ey, das passt gerade total. Es ist nicht wie ein Disney-Film oder sowas, wo du denkst, boah, jetzt reicht's gerade. Jetzt halt mal die Schnauze. Jetzt habt ihr mal genug gesungen. Hm. So, du hast wirklich diese Gitarre, die auch eine Riesenbedeutung im Film hat. Mehrfacher Hinsicht. Und es wird häufiger auch Gitarre gespielt, wirklich Musikstücke. Und ich war begeistert, wie gut die dargestellt haben, dass sie Gitarre spielen. Das waren fast Tutorials für die Songs. Krass. Ich habe auf die Finger geachtet und habe gedacht, okay, das klingt nach einem G-Dur. Der hat ein G-Dur gegriffen. Und das auf den Punkt auch noch. Also du kannst auf die Finger achten. Die haben auf dem Punkt das perfekt animiert, wie die gerade Gitarre spielen. Cool. Mit Originalakkorden. Also schön. Deswegen sage ich, ich bin auch so begeistert aus musikalischer Sicht auch noch. Die eine Sache ist das mit dem ganzen Totenreich, was wirklich traumhaft animiert auch ist, wunderschön dargestellt. Es ist anders, als man sich's denkt. Auf dem Plakat kann man es ja ein bisschen erahnen. Man sieht es ein bisschen schlecht. Also hier sieht man es eigentlich ganz cool. Man sieht links die echte Welt, ja, die so ein bisschen hell ist. Und rechts sieht man das Totenreich, was total bunt ist. Was eben zu dieser ganzen Mythologie eigentlich auch passt. Und ja, also dieses mexikanische Totenreich. Ne? Man sieht eben auch diese Verstorbenen, dass die eben wie so Skelette aussehen, aber auch so ein bisschen eben mit diesen Verzierungen, diesen typischen Farbverzierungen, Malereien im Gesicht rundherum. Ja. Was man auch immer sieht auf den Masken. So, das haben diese ganzen Toten dann auch im Totenreich. Und ja. Ich war überrascht. Die Mexikaner holen ja einmal im Jahr ihre Toten raus. Genau, darum geht es auch. Und Tag der bemalen Toten. Die ja auch die Skelettköpfe und ehren halt ihre Vorfahren. Genau. Und gedenken ihrer Verstorbenen. Genau darum geht es in dem Film. Ja, und das finde ich eigentlich, was ich immer so toll finde, dass es eine Feier ist. Mhm. Bei denen ist das eine Feier. Und da wird zwar auch mal wehmütig an eine Person gedacht, aber wisst ihr, wie wir es schon mal hatten? Thema Beerdigung, ne? Es soll eine Feier sein, beziehungsweise soll das Leben, was der Mensch hatte, gefeiert werden. Genau. Ne? Darum geht's auch viel wirklich in dem Film. Also es gibt dann relativ gegen Ende eine Szene, da bin ich bald zerbrochen. Das war so ergreifend. Ja, sehr schön, sehr geil. Also die Pixar-Filme schaffen es in letzter Zeit häufiger mal wieder, muss ich sagen. Alles steht Kopf, hatte auch so eine starke Thematik, wo ich auch mal zwischendurch mir dachte, ui, jetzt wird's aber langsam knapp. Jetzt musste mal kurz das Wasser aus dem Auge rausnehmen. Ja, genau, so war's bei mir auch. Da sind, glaube ich, wenn ich gerade drüber nachdenke, kriege ich auch eine Gänsehaut. Also, toll. Mega Film, ich will da gar nichts drüber verraten. Und guck den mir an, wo hast du den geguckt? Ich hab den... Das ist natürlich jetzt eine dumme Frage, ne? Ich habe einen Link bekommen. Okay. Ich habe ihn auf DVD gehabt. Ja. Ist okay. Nee, also es ist ein echt mega Film. Ich sehe auch gerade, der wurde sogar ausgezeichnet als bester Animationsfilm im Rahmen der Oscarverleihung 2018. Absolut verdient. Mega Film. Mega. Finde es halt sehr cool. Das kann ich mal verraten. Das ist jetzt auch, das wird relativ viel früh im Film auch gesagt. Es gibt da halt so einen Superstar, so einen Obermusiker, den so dieses Kind im Film nachheißt. Der ist so ein bisschen Elvis, ne? Der ist so ein bisschen Elvis und hat halt auch so einen geilen Namen. Ich suche gerade noch den Namen. Irgendwas De La Cruz. Muss immer übelst lachen. Das ist halt irgendwie so charmant. Du kannst öfters schmunzeln, lachen, so wie die Leute einfach heißen. Es ist so klischeehaft. Ja. Einfach auch. Und Ernesto De La Cruz. Ernesto De La Cruz. Da muss ich halt übelst lachen. Und der Typ ist halt auch so übelst klischeehaft. Hat dann auch wirklich, wie du gerade sagst, Elvis Verschnitt, hat auch einen Haufen Filme gedreht, wo er dann immer eine Hauptrolle ist und so. Und immer irgendwelche wichtigen Zitate gerade sagt. Und ja. So nach dem Motto, er hat seine Stunts auch selber gemacht. Und, das ist so übelst Elvis. Ernesto De La Cruz. Das ist ein geiler Name. Der Name, das gleiche ein bisschen wie Porn. Ja, also das ist wirklich auch so. Es gibt natürlich so ein paar typische Gags auch, wo mal jemand doof guckt oder sowas, wo das so richtig platt ist, wo du denkst, okay, ist jetzt für Kinder gedacht. Wo ich aber teilweise auch lachen musste. Aber dann hast du auch wirklich Sachen, die richtig charmant sind, wo du denkst, ey, das ist gerade richtig schön. Richtig schön gemacht und richtig schön auch verbildlicht, was sie damit meinen. dieses Vergessenwerden. Was passiert mit den Toten, wenn sie erstmal vergessen sind im Totenreich nochmal? So Sachen werden alle thematisiert. Und kurz vorm Ende kam noch ein Ding, das muss ich noch sagen, wo ich gedacht habe, oh, wow, was machen sie denn jetzt für ein Fass noch auf? Also das eine ist diese, was ich gerade gesagt habe, diese traurige Szene, die eigentlich kommen muss am Ende, wo du aber so nicht trauerst um der Trauer willen, sondern einfach, weil es gerade so schön ist. Hm. Und du weißt, aber irgendwann wird es auch vorbei sein. Gell? So. Und da gibt es eine Szene, da denkst du, Alter, jetzt machen wir ein Fass auf. Wo du denkst, da nimmt das so einen kleinen Turn, wo du denkst, und da möchte ich nichts weiter dazu sagen. Okay, gut, ich bin heiß, ich will den sehen. Also den fand ich mega und ich finde am Ende ein super Ende auch. Also hier muss ich sagen, wie bei Gravity Falls, ein mega Ende. Okay. Also ist wirklich, jeder kriegt, was er verdient und wirklich, also die Arschlöcher kriegen auf den Sack, wirklich, wie es sich gehört auch. Es wird alles, aller Schmutz kommt nach oben, der hochkommen muss und alle Guten kommen dahin, wo sie hingehören und also mega Ende. Also ein eigentlich sehr persönliches Ende. Genau das Gegenteil von dem, was die Realität meistens ist. Genau, ne? Perfekter Abschluss. Geil. Also, schön. Ohne Mist. Cool, ey, klingt toll, da habe ich Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Wer den noch nicht gesehen hat und Bock auf Animation hat, das ist richtig geil. Ich habe dieses Wochenende, komme ich jetzt gerade mal einfach so drauf, seit Jahren mal wieder The Green Mile gesehen. Das ist eigentlich auch ein ganz schön gemeiner Film. Da geht auch ganz schön auf die Tränendrüse. Der ist ja... Und nicht von schlechten Eltern. Vor allen Dingen geht da 3 Stunden noch was. Das ist schon mächtig lang. Aber geil. So, jetzt möchte ich noch eine Empfehlung. Ich habe einen neuen YouTube-Channel entdeckt für mich. Sommers Weltliteratur to go. Mhm. Und zwar ist das ein Herr, schon ein bisschen älteres Baujahr, der spielt mit Playmobil-Figuren. Mhm. Klassische literarische Werke nach. Soll heißen, sowas wie Klassiker, Faust, Kabale und Liebe, aber auch S oder 1985 von Orwell oder sowas. Und da hole ich gerade so ein paar Dinger, die ich schon immer mal lesen wollte, aber eigentlich ganz ehrlich gesagt keine Zeit dafür habe. Hole ich da gerade so ein bisschen nach. Weißt du? Und das finde ich halt. Er macht das auch sehr humoristisch. Mhm. Immer ein paar geile, flotte Sprüche auf Lager. So, das liebe ich, ja. Und das ist eine Empfehlung, macht Spaß. Mhm. Geil. Klingt gut, ey. Das muss ich mir mal angucken. Ja, genau. Sommers Weltliteratur to go. Richtig geil. Hatte ja zum Beispiel vieles, was ich halt auch gar nicht kenne, aber was halt so klassisch Klassiker sind. Ich finde diese ganzen Thumbnails schon mega. Da gibt sich da auch so krass Mühe, weißt du, da bastelt er irgendeine Scheiße und der hat auch wahrscheinlich so viele Accessoires und verschiedene Playmobil-Figuren und Kleidungsstücke und Bärte und alles. Der hat so viel, das ist unnormal. Das ist echt krass, sehe ich auch gerade. Da macht das doch teilweise nach Epochen. Also wenn du da hier irgendwas hast wie die 3 Musketiere, da haben die auch Musketier-Klamotten an. Also das ist schon ganz schön krass. Harry Potter hat er auch gemacht. Was es mittlerweile alles gibt, gell? Ja, hier, einfach toll. Zu Recht dieses Jahr einen Grimme-Preis gekriegt, muss ich sagen. Also wirklich gut. Also es bildet und es macht doch einfach Spaß, weil er halt auch geilen Scheiß erzählt dazu. Romy und Julia, super kurz. Ja. Wirklich nochmal richtig zusammengekürzt auf 2 Minuten. Das ist natürlich krass, gell? Aber ja. Kann man machen. Ja, und der Typ hat auch Ahnung irgendwie, das merkst du. Also sowas mag ich einfach, wenn so Sachen auch einfach mal so obwohl zu mitnehmen, die, kombiniert obwohl die, sind. Obwohl die Idee ein bisschen geklaut ist von wie heißt denn der? Harald Schmidt. Harald Schmidt hat es relativ häufig in seinen Shows gehabt. Und Harald Schmidt mit diesen süffisanten Gequatsche, da hat er zum Beispiel mal die Geschichte von 300 erzählt. Ja, da gab es hier so die spartanische Armee. Da hatte der so quasi, wie wenn du es so über eine Karte schiebst, So offenen Stock und dann konntest du das so halten. Ja, die waren in der Formation der Phalanx, haben die sich aufgestellt, was so viel bedeutet wie fünf Figuren auf dem Holzstock. Und nur so eine Scheiße. Ja. Und dann gibt's natürlich die Schlacht. Es geht um die Schlacht bei Lyon. Deswegen liegt hier eine Lyon. Und da sagt er, nee, war nur ein Witz, ist natürlich eine Salami. Bei Salamis. Ja, dieses suffisant altherrenmäßige, ja, das geht dem so ein bisschen ab, aber der macht das auch sehr geil. Das ist gut. Salamis. Hast du noch was? Ich habe nichts mehr, ne? Gut, ich hätte nämlich noch was Kleines. Ich bin gerade in Endzeitstimmung. Ich habe gerade richtig Bock auf so. Ja. Ich spiele zurzeit, weil wir ja letztens drüber gesprochen haben, das Mad Max Videospiel. Ach, tatsächlich. Tatsächlich. Und ich habe jetzt bestimmt schon 20, 25 Stunden drinne. Bin wahrscheinlich, hoffe ich, bei der Hälfte. Weil es da so viel abzusuchen gibt. Das ist so schön. Das ist so ein Spiel, das ist repetitiv, meditativ, bisschen durchs Edland fahren. Und à la Arkham-Kampfsystem Leute vermöbeln. Mhm. Macht riesen Spaß, das Auto auszubauen. Das ist einfach geil. Das ist einfach looten und leveln. Das ist looten und leveln, aber wirklich nur das, weil mehr gibt's da in dem Spiel eigentlich nicht. Es gibt ein paar unrelevante Story-Missionen, von wegen hol mir das, hol mir so einen Greifhaken, hol mir das, lege mal die Kolonne und so weiter. Mhm. Also so eine Autokolonne, so ein Autokorso musst du da zerstören, quasi, mit deinem Auto. Dem Magnum Opus. Life is life. Und mit so Matze. Und das passt gerade so gut zu Stephen King. Und zwar bin ich in den letzten Zügen mit Der dunkle Turm, Teil 3. Ein kleines Update, ich bin immer noch bei Teil 3, ja. Oh, aber der Teil hat auch 750 Seiten und ich bin jetzt nicht wirklich der schnelle Leser. Aber da ist gerade Endzeitstimmung angesagt, Junge. Geil. Und da habe ich dir ja das gezeigt, dass Stephen King immer gerne popkulturelle Referenzen kommen lässt, zum Beispiel wie, ja, man konnte aus der Ferne Trommeln hören. Ja, das ist doch ein Rocksong, sagt Eddie. Und, also Etienne Gardet, nee, also Eddie. Money. Dean. Und, ja, das klingt wie Sharp Dressed Man oder Velcro Fly von ZZ Top. Wo ich mir denke, geil. Da habe ich mir erstmal das, und dann finden sie halt raus, dass es das Lied Velcro Fly ist. Und dann habe ich mir das erstmal angehört. Und dann hast du während des Lesens die ganze Zeit die Musik im Hinterkopf. So ganz interessante Drums, die einfach, wo da mittendrin ein Glockenschlag einfach drin ist. Richtig, richtig stark. Und das finde ich einfach so geil, dass er das einfach so macht. So. Ich mag das. Okay. Dazu später mehr. Kurz mal gebremst. Ich fürchte, irgendwann kommt dieser Stephen King Podcast und dann fällt dir auf, verdammt, ich habe alles schön erzählt über die ganzen Folgen. Ach, ich schneide es einfach zusammen. Geil, dann lasse ich hier wunderbar eine Stunde sprechen und dann sage ich, jetzt kommt ein Zusammenschnitt. Best of Stephen King. Und dann kommt immer nur Stephen King. Stephen King, Stephen King. Stephen King. Und zwischen, aber dann aus der letzten Folge, wie du mal Stephen King ansprichst. Ja, stimmt. Noch super geil. Dabei. Super geil. Ist krass, wie du diesen Masterplan einfach fortführst. Ich zieh's aber auch durch. Also, richtig. In jeder Folge ist Stephen King nicht dabei. In den ersten Folgen war er, glaube ich, noch nicht dabei. Aber, naja, so ist es halt. So ist es, Lam. Peter, wir haben, wahrscheinlich alle schon gesehen haben, wieder ein heiße Flix gemacht. Yeah. Und ich habe Peter den wunderbaren deutschen Film, ich bin ja sonst nicht so der Deutschfilm-Fan, Bang, Boom, Bang. Ein todsicheres Ding. Zum Anschauen gegeben. Ich sage nur, eingelocht. Ja, herrlich. Ja, ich... Ja, genau das hätte ich auch gesagt. Ja, Bang Boom Bang, eine Gaunerkomödie, sag ich mal, aus dem Jahre 1999, deutsche Produktion, hat Robert schon gesagt, mit vielen Stars wirklich drin, Ralf Richter vorneweg, ich habe gerade den Cast mal aufgemacht, Till Schweiger in einer geilen kleinen Rolle wirklich, ja, wo ich sehr gelacht habe, Alexandra Neidl, nee, Neidl heißt sie, Meidl, Neidl. Dieter Krebs, Martin Semmelrogge, mir fehlen immer diese ganzen Namen, fällt mir auf. Ich kenne immer die ganzen Gesichter. Ja. Wenn ich sie dann lese, denke ich, ah, alles klar. Oliver Koritke. Hilmi Sözer, muss man wirklich genau, nennen. Ja, weil der ist schon ein deutscher Komödien, kein unbekanntes Gesicht. Das stimmt, ja. Ich ja. sage nur Ballermann 6 und Voll Normal. Den hätte ich jetzt fast unterschlagen. Ja, deswegen habe ich ihn schnell noch genannt. Genau. Ja, und noch ein paar andere. Und der Typ von Ingolf Lück auch. Ingolf Lück. In einer geilen Rolle, ja. Und der Typ von den Campern. Links daneben. Der hier, ja. Willi Tomczyk. Genau. Tomczyk. Ach, wie auch immer. Gesundheit. Tomczyk. Ja, auf jeden Fall. Ah ja, Ralf Herford ist auch nochmal kurz dabei. Wer ist ein Ralf Herford? Ja, Wer ist ein Ralf Herford? Ihm. Ja, ist der irgendwie jemand, den man kennt? Kennst du den nicht? Wer ist denn das? Der hat doch sogar schon international in Produktionen, war es da vorgekommen. Wer war ist denn das? War da nicht auch bei, was kennst du? kennst du? Ich wollte gerade Kingsman sagen, nee, das war ein anderer Film. Hast du Kingsman mal geguckt? Nee, noch nicht. Guck dir Kingsman an. Fuck, wie ist denn das, wo die im Kreis schießen? Wo sie die Kugeln hier mit Angelina Jolie, wo sie... Wanted. Wanted, da ist er doch mal kurz in der Rolle dabei, wenn ich es jetzt nicht total vor... Verreise. Warte, das kriegt man raus. Ich guck mal. Ralf Herford, Filme. Nee, hab ich verwechselt. Der war aber irgendwo international auch dabei. Guck mal. Ian Flux. Zum Beispiel, siehst du? Das habe ich gemeint. Agent Ranjit rettet die Welt. Das muss man kennen. Der Mauerschütze. Anderthalb Ritter. Ich kenne den halt wirklich null, gell, muss ich mal sagen. Okay. Erkan und Stefan. Siehste, der Film. Kannst du gehen. Die Jagd nach dem Bernsteinzimmer. Das Traumschiff Samoa. Alles Filme, die man kennt. Ja. Amok. Hansi geht's gut. Ich bin da meint, da war auch in irgendeiner der größeren... Der Bunker. Der Bunker, echt? Eine todsichere Falle. Ich bin der Meinung, da war in irgendeiner Hollywood-Produktion noch drin, wo der so als Auftragsmörder dabei war, irgendwie so. Echt? Im Rand oder so. Aber vielleicht verwechsel ich das jetzt. Ian Flux, wahrscheinlich. Das könnte doch Ian Flux gewesen sein. Kenne ich nicht mal den Film. Ohne Flux jetzt? Ja. Okay. Ja. Du Mist. Der hat doch in Kanak-Attack mitgespielt. Kanak-Attack. Ja, Peter. Bang, boom, bang. Erzähl mal. Ja, also, genau. Zum Plot. Also, man hat im Endeffekt den Keek, heißt er, glaube ich. Keks. Ich habe mir den Namen nicht so gut gemerkt. Ich habe den vorhin erst geguckt, muss ich dazu sagen. Ja, der ist quasi noch frisch, oder was? Genau, der ist noch geil. Frisch. Aber ich muss auch sagen, du hast so viele Szenen, die so nacheinander geschnitten werden, wo mal der dran ist, der, das geht teilweise ganz schön durcheinander, muss ich sagen, wo es echt schwierig ist, da jetzt wieder so eine Reihenfolge reinzubringen, sage ich mal, dass es alles Sinn macht. Also da wird viel nacheinander, Stück für Stück, in kleinen Episoden aufgebaut. Aber vorneweg schon mal genommen, mir hat er gut gefallen. Hätte ich nicht gedacht für eine deutsche Produktion. Das ist geil, oder? Ich habe am Anfang so gedacht, wo führt das hin? Man hat eben am Anfang den Keck, der einfach mal da so einen grünen Ford hat, bei dem einfach schon auf dem Nummernschild Dope steht, was schon so eine Ansage ist. Ja. Der verkifft halt so ein bisschen sein Leben, ist so ein bisschen ein ehemaliger Gauner, war das er für mich. Hier steht Gelegenheitsgauner bei Wikipedia, das fand ich fand ich nicht ganz passend, muss ich sagen. Weil ich fand, er, der hat so ein bisschen rumgechillt und sich auf den alten Lorbeeren ausgeruht und hat im Prinzip die Kohle von seinem Kumpel Kalle so ein bisschen verjubelt, der eben da vom letzten Raubzug... Kalle Grabowski. Genau, gespielt von Ralf... Ralf Richter. Ralf Richter, genau. Der im Prinzip die Kohle dagelassen hat. Die haben zusammen ein Ding gedreht. Er hat gesagt, okay, du behältst die Kohle, ich verrate dich dafür nicht, aber dafür bekomme ich 90% von der Scheiße. So, und er verwaltet im Prinzip in der Zwischenzeit das Geld und verjubelt es auch nebenbei so ein bisschen, ja, hat das nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Verspielt das auch so. Genau. So, und dann kommt es natürlich, wie es kommen muss. Parallel dazu denkt sich Ralf, ach, wenn ich rauskomme, ist ja bald soweit, kaufe ich mir schon mal ein Auto für 40.000. Ja. Einen Gold Metallic. Und der Ralf, man muss dazu sagen, Ralf Richter hat sowas von drauf, diese Pott-Assis zu spielen. Ja. Das ist so geil. Der hat halt irgendwie so den Kernassi auch in sich drin irgendwie so. Ja, das ist, irgendwie hat er das aufgesogen. Auch die Friese von dem im Knast, wo ich den das erste Mal gesehen habe, ich gedacht, das kann nicht sein Ernst. Das ist so aussieht. Generell, die ganzen Leute da im Film, die sehen eigentlich alle so Panne aus irgendwie. Ja. Das ist aber, das passt dermaßen. Das stimmt. Zu diesem Gauner-Arschloch-Image. Im Prinzip hast du. Diese geilen Trainingshosen, die da immer anhat und so. Oben richtig eng, dass um die Kimme so ein bisschen reingeht, gell? Genau, schon richtig hochgezogen. Im Prinzip jeder, der da vorkommt, versucht. Wenn ich rauskomme, dann steht dieser Wagen voll getankt. Genau. Mit meiner alten. Genau. In Pems. Den Wagen kann ich dir besorgen. So geil. So nach dem Motto, die alte, die muss von so kommen. Da kann ich mich nicht drum kümmern. Das ist ja dann auch die Ratte, glaube ich, die das besorgt. Gell? Oder hältst du nicht die Ratte? Irgendwie so, ich glaub, ja. Die Ratte. So eine Sekunde. Die Ratte. Die Ratte hat sich drum gekümmert. Ja, jedenfalls macht er diesen Deal, dass er diese Karre haben möchte und beauftragt im Prinzip seinen Kumpel damit, eben Kek, damit die Bude abzuholen. Das Auto an der Grenze, nee, wo fahren die hin? Nach Rumänien? Ich glaube, in Rumänien holen die Karre. Und holen im Prinzip da später das Auto ab und dafür braucht er wieder andere Leute, die er im Prinzip ins Boot holt, die ihm dabei helfen. Also er holt dann noch seinen Kumpel ran, der Kfz-Mechaniker ist, der Hobby-Fußballer ist, am liebsten aber den Sprung in die Profiliga noch schaffen will, der beim BVB Dortmund auch noch so ein Probetraining hätte und sowas. Was aber wiederum von diesem, wie heißt der, Kampmann, so einem ortsansässigen Unternehmer, der halt auch nicht so ganz grün ist, sage ich mal, mit seinen Geschäften, der da irgendwie an die Türken da irgendwelche Laptops verscherbelt. Spedition Kampmann, gespielt von Dieter Krebs. Genau. Der im Prinzip ihm dann sagt, ja, du pass mal auf, du hast da ein Problem mit dem Bein, hast irgendwie einen Knieschaden oder irgendwas war da. Ich habe mir nicht alles gemerkt, wie er merkt. Und dafür da gibt es die Versicherungssumme oder irgend sowas. Genau, und sagt, das würde keinen Sinn machen, das ist nicht reparabel und das im Prinzip kannst du deine Karriere an Nagel hängen. Was im Endeffekt geflunkert ist. Was auch später erst rauskommt. Ja, und im Endeffekt so durch diese ganzen kleinen Versatzstücke, also du lernst so ganz viele Personen Stück für Stück kennen. Es gibt dann noch die Angestellte beim Kampmann, du hast noch den Sohn vom Kampmann. Und da hat so jeder ein bisschen, Stück für Stück kriegst du mit, hat jeder so seinen Grund, auf den anderen sauer zu sein oder sich zu denken, dem wische ich jetzt eine aus. So, also besonders der Kampmann ist immer so einer, der ins Visier gerät. Ja. Und im Endeffekt, der Plot startet im Prinzip dann erstmal mit dem Auto, dass sie das Auto abholen. Nebenbei werden noch so verschiedene Figuren vorgestellt, wie die Alte von Kalle, die gerne mal mit anderen auch in die Kiste steigt nebenbei, während er da im Knast sitzt und sich denkt, ach komm, mach ich mal. Dann dieser Hobby-Porno-Produzent. Videothekenbesitzer, ja. Genau, Videothekenbesitzer. Frankie. Im Keller der Videothek Pornos dreht. Genau. Dass er so ein übelster Kunde ist. Eingelocht. Wieder da so das spielt, dann so hochguckt. Eingelocht. Ich liebe die Szene. Das ist so geil. Ey, was ist denn das für ein hässlicher Alte? Wieder auch hier dem, aber Kick, dazu später mehr. Hier dem Kick auch noch den Film empfiehlt, sagt so, ja, da bin ich dabei. Ich in der Hauptrolle. Ich bin der Geist. Geil. Aber ja, eigentlich ist der Kalle Grabowski die Erfindung der New Kids. Wenn du das Bild siehst hier. Das stimmt, ja. So. Stimmt. Eigentlich schon. Ja, im Endeffekt, zum Plot nochmal zurückzukommen. Im Endeffekt wollen sie dann die Karre holen. Er nimmt dann noch seinen Kumpel mit, den Fußballspieler. Ah nee, ja. Ja, und nimmt noch, genau, nimmt quasi noch einen Angestellten von Kampmann mit. Den, wie heißt er? Was Schlucke. Hast du gesagt? Schlucke, genau. Gespielt von Martin Demirer, gell? Ich finde, mir fällt gerade auf, der Plot ist echt schwer zusammenzufassen. Ja. Also viel parallel passiert. Ganz schön komplex, das Ding. So, und Schlucke kriegt parallel auch von Kampmann im Prinzip den Auftrag, einen Versicherungsbetrug in der eigenen, Firma durchzuführen. Er soll nur einen kleinen Bruch. Genau. So im Prinzip ein paar Sachen mal ein Fenster zerschlagen und mal ein Rolltor offen lassen, so das aussieht, als wäre jemand drin gewesen. So, mehr soll er nicht machen. So. Und Schlucke ist aber auch noch eine Großfresse, muss man dazu sagen. Genau, Schlucke ist eine Großfresse. Und das war für mich eigentlich auch eins der Highlights des Films, einfach wie der auf der Fahrt nach Rumänien schon rumprallt, dass er ein übelst großes Ding vorhat. Ja. Leute, ich sag's euch, das wird das große Ding. Und Sylt sieht davon. Und Semmelrocke passt halt einfach so gut. Ja, Leute. Das ist so eine unglaublich interessante Stimme, sag ich mal. Geil. Muss ich auch dran denken, wenn ich an das letzte Pen and Paper denke, mein Spitzel, das wäre Semmelrocke gewesen, ohne Mist. Im Pen and Paper, der Bunker, ja, da bist du doch irgendwann auf dem Spitzel getroffen. Genau, stimmt. Na, das wäre genau. Semmelrocke gewesen, ja, eigentlich. Der Spitze. Der viel weiß, aber oftmals zu viel auch sagt dann teilweise. Genau. Und im Endeffekt fahren die jetzt hin, holen das Auto. Semmelrocke verrät seinen geheimen Plan, der eigentlich geheim bleiben sollte, was der Chef eigentlich auch nicht will. Ja. Und dann holen die Karre da ab und das sind auch erstmal auf so einem Jahrmarkt. Ja, Jahrmarkt, genau. Das sind übelst die Kunden dort noch. Okay. Also die aussehen wie die extreme rumänische Mafia, richtige Gangster im Prinzip, die dann auch nicht groß mit sich verhandeln lassen wollen. Und hinzu kommt noch, dass Kick im Prinzip das Geld nicht komplett hat, die 40.000, sondern hat noch Falschgeld mit untergemischt. Ja, stimmt, das war jeden ja halben Schein. Also jeden zweiten Schein ist Falschgeld. Ja, genau. Und dreht ihn das an und dann kommt er so richtig in die Bredouille. Dann passieren mehrere Sachen parallel so. Ja. Schlucke wird bedroht von dem Hund, von dem Kampfhund, den sie da genau haben. Sein Kumpel legt sich unter das Auto, untersucht das Auto. Und sieht nur Mängel. Genau. Sieht nur Mängel und hat auch kein Blatt vor dem Mund, die alle laut rauszuposaunen. Gell? Das ist doch scheiße. Das Fahrwerk ist verzogen. Hier sind Schweißnähte. Das sind Unfallwagen. Das nehmen wir nicht. Das ist doch alles Kacke für den Preis, das könnt ihr vergessen. Und mault da eigentlich nur rum unter der Karre und sieht parallel nicht, was da draußen passiert, wie schon der Nächste aus dem Hintergrund kommt und schon irgendwas sagt, euch Nazi-Schweine, verkloppe ich, oder irgendein Spruch kommt da. Ja. Ja. Und dann siehst du einfach nur, wie Kek im Prinzip der Arsch auf Grundeis geht, der nicht mal weiß, wie er aus dieser Situation rauskommen soll. Die Rumänen sagen auch hier, du kommst da nicht mal raus, billiger wird's nicht. Die 40.000, die hat er auch gar nicht mehr in Hand, die werden schon halb gezählt parallel. Und findet dann einfach nur noch die Lösung zu sagen, okay, wir machen es. Wir wissen, es ist ein Unfallwagen, wir nehmen die Karre. Ja, und dann kommen sie im Prinzip mit der Karre zurück. Schaffen es da, aus dem Schneider zu kommen und nehmen sogar die Ratte noch mit zurück auf dem Rückweg. Und ja, da sitzt dann bei Semmelrocke mit im Auto. Ja. Bei Schlucke. Und Schlucke genau wieder große Fresse und quatscht den voll. Ich hab da ein Riesending vor. Versicherungsbetrug. Das war jetzt halt super. Da hat das so geil gespielt, gell? Ja. Na, dann mach ich noch das und das. So richtig auf cool gemacht, gell? Ja. Und dann kam für mich eben auch so eine geile Antwort von dem anderen Typen. Da hat es halt auch faustig in den Ohren. Der sagt dann, okay, ich bin dabei. Genau. Ja, dann, wie, hä? Nee, du bist nicht dabei. Doch, ich bin dabei. Nee, das mache ich alleine. Und dann sagt er, doch, ich bin dabei oder ich verrate dich an die Polizei. Ja. Und schon automatisch. Alles klar, ich bin dabei. Und wenn nicht, dann gibt's morgen früh ganz kurz einen anonymen Anruf bei den Bullen. Die Sprüche sind halt auch so gut, wie das kommentiert wird. Und automatisch hängt der Nächste mit im Boot. Gell? Ja. Ja, und dann über Umwege kommt es im Endeffekt zu, ich kann gerade den Plot nicht mehr genau wiedergeben. Das war so viel nacheinander. Kalle kriegt diesen Porno in der Hand von Frankie, kriegt mit, dass seine Alte im Porno mit Frankie rumbumst in eingelocht. Frankies Fickparade. Genau. Eingelocht. Da finde ich auch so geil, wie Kalle sich aufregt. Dann so, wird immer wieder gefilmt auf Frankies Gesicht. Also, was ist denn das? Kann man nicht mal die Alte sehen? Ich will doch nicht den sein scheiß Gesicht sehen. Dann sieht er die Alte und merkt, scheiße, ist meine Freundin. Gell? Und rastet übelst. Ja. Oh, die Alte ist... Und der andere disst ja dann noch die Frau, weil die Alte ist sehr hässlich wie die Nacht oder so. Und er rastet da richtig aus. Ja, daraufhin kommt es im Prinzip dazu, dass Kalle ausbricht, so, weil er so wutentbrannt ist. Er kann es nicht mehr aushalten, seine letzten 23 Monate abzusitzen und bricht einfach sofort aus dem Knast aus. So, parallel dazu ist im Prinzip die Karre schon da und die kommt zurück und plötzlich steht Kalle auf der Matte. Und bedroht natürlich Keke, will sein Geld haben und versucht natürlich so unauffällig wie möglich gleich zu flüchten. Und auf diese geile Unterhose, die er anhat, so diese silberne. Und bedroht ihn im Endeffekt und da kommt ja noch die Racheaktion. Er will ja dann auch Frankie gleich umbringen. Das ist ja auch erstmal sein erstes Ziel. Ja. Will Frankie dann gleich über den Haufen ballern am liebsten. Und da geht's dann nochmal hin und her, dann suchen sie Frankie und Frankie läuft dann natürlich blöderweise auch noch Kalle genau vor der Motorhaube, gell, im Endeffekt. Also stellt sich genau mitten auf die Straße vor denen und Kalle nutzt die Gelegenheit und überfährt ihn natürlich dreist. Wo man dann auch schon merkt, der Humor im Film ist ziemlich abgedreht, zynisch, sag ich mal, fast schon menschenverachtend an manchen Stellen. Was geht denn ab? Das stimmt. Das für einen deutschen Film fand ich schon krass cool. Also mega. Ja, und jetzt muss im Endeffekt, jetzt ist Kick im Prinzip in der Situation, dass Kalle das restliche Geld haben will und er muss die Kohle beschaffen. Ja. Na, er weiß nicht, woher soll ich es nehmen? Und automatisch dadurch geht er in diesen Versicherungsbetrug mit rein, schummelt sich da gleich mit rein ins Boot, eigentlich im Endeffekt bei Schlucke und sagt, hier, wir sind auch dabei. Und Schlucke kriegt bald die Krise, sagt, nee, das mache ich alleine. Dann steht der andere Typ wieder auf der Matte. Also das ist so eine geile Dynamik, wie das so hin und her geht. Plötzlich steht da die Ratte vor der Tür, sagt dann, hey, komm raus, wir wollen doch los. Stimmt. Das startet heute Nacht. Und dann kriegen die mit, was, du hast noch einen im Boot? Nein, ich mach das alleine. Automatisch sind es vier, gell? Ja. Ah, das verzahnt sich so schön. Also das haben sie echt cool aufgebaut. Ja. Ich mag auch, wie das dann eskaliert an dem Safe. Das mag ich auch sehr. Also im Prinzip geht auch immer alles schief, was schief gehen kann. Na genau. Also denkst du immer, das sind die beschwerten Gauner der Welt. Und sie nehmen auch wirklich alles mit, ob es ein Blitzer ist, ob es den Safe rausziehen ist, rausreißen aus der Wand, quer durch den Ort schleifen, den Daumen verlieren in der Tür vom Safe. Ja. Weil dort Safe zugeschlagen wird. Wie gesagt, geblitzt werden noch unterwegs. Also das ist eine riesen Schleifspur hinterlassen, genau. Weil man am Auto hinten dran den Safe baumeln hat. Das ist so eine Verkettung von Blödsinn, wo du denkst, das ist gerade so bescheuert, was die abziehen, aber irgendwie ist auch lustig zuzusehen, wie die sich immer mehr an die Scheiße reiten eigentlich. Ja. Und dann auch immer noch zum nächsten fahren, gell? Das erfahren ja eigentlich immer mehr Leute von der Scheiße, die bauen, gell? Ja. Die sind schon zu viert. Dann fahren sie zum nächsten, hier, du musst uns mal helfen. Und hab die Tresor umschleppt. Und du denkst, was geht denn? Genau, zu dieser Tanke. Genau. Ja, du kannst doch nur mal aufflexen. Es ist total crazy shit, ey. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich war. Ich will jetzt auch nicht den ganzen Film erzählen. Im Prinzip bis dahin ist der Plot schon schön aufgebaut. Hinten raus gibt's... Es geht halt um diesen Bruch. Genau, es geht um ein todsicheres Ding. Genau. Im Endeffekt geht es darum, diese Kohle zu beschaffen und am Ende gibt es einen geilen Plot-Twist noch, fand ich. Also das Ende fand ich einen schönen Twist. Habe ich auch nicht vorher gesehen. Also ich habe dann, als es dann hieß, hä, wo ist die Kohle, hast du dann überlegt, okay, wen gab es noch? Dann war es eigentlich, dann konntest du eins und eins zusammenzählen. Also dann, aber das war kurz vorm Ende. Also da war es dann eigentlich abzusehen, dass es nur noch eine Person übrig blieb. Aber das Ende dieser Showdown ist auch sehr geil. Ja. So wie die sich dann so langsam... Das ist auch manchmal ganz schön explizit. Ne? Ja. Also, ich sag mal so, sterben auch Leute. Ich habe manchmal gedacht, es hat fast was, wenn noch ein bisschen mehr Splatter drin gewesen wäre, es hätte fast ein Tarantino-Film sein können. Das stimmt, weil auch viel über Dialoge funktioniert, ja, in dem Film. Es wird viel rumgesülzt, es wird viel geflucht, auch so, ja. Du Pimmelfresse, nee, sowas gibt's nicht, aber so in der Art, so ganz, ganz derbe Sprüche, das finde ich geil. Auch gegenüber hier, Till Schweiger kommt so ein geiler Spruch. Du Medusa-Kopf. Ja, das ist ein Rassalon. Mega. Also ich habe häufig gelacht, aber die Hälfte schon wieder vergessen, weil ja, da so viel kam. Das ist auch so ein Film, den man zwei, dreimal gucken kann. Ja, ja. Der macht sich auch schön mit Kumpels schön eingelocht. Ja, die Beerdigung hat sie gerade, gell? Hast du die Beerdigung erwähnt schon? Es gibt ja noch eine Beerdigung im Film. Ja. Das ist auch, das ist dann wirklich das, wo ich sage, da wird's krass, was da abgeht. Und dann kehren sie vor allem nochmal zurück. Also das ist so absurd, was da passiert. Ja. Das ist ganz schön bitter. Deswegen sage ich auch, das wird manchmal schon fast menschenverachtend. Richtig gut fand ich auch die Szene, in der Kek hier den Kampfmann anruft und sich dann als jemand anders ausgibt. Da fragt er, wer ist da? Ned Flanders. Ja, genau. Ned Flanders. Genau. Kommt irgendwie im Dialog noch. Du weißt wohl nicht, noch nie die Simpsons gesehen. Ich halte immer mein Wort oder ich bin eine ehrliche Haut. Herrlich, stimmt. Also das sind so viele herrliche Sprüche, da kannst du ein Zitatbuch ja, draus. Ich finde, der Film schreit auch 90er. Ja. Der schreit 90er. Videothek, ja. Also alleine wie das anfängt in der Videothek. Ja, auf jeden Fall. Du merkst auch, da sind auch so geile Anspielungen immer im Hintergrund, teilweise auch so an Star Wars, Spider-Man hast du auch immer wieder so kleine Sachen, wo ich dachte, geil, das ist nochmal was fürs Nerdherz. So. Ja. Robert guckt gerade noch einer einzelnen Szenen jetzt hier. Also ich fand ihn super geil, kann auch nachvollziehen, dass der auch ausgezeichnet wurde, der Film, glaube ich sogar, gell? Auszeichnung, was hat der bekommen? Was hat dieser Typ meine Olle zu ficken? Da gibt's auch diese Szene, wo die im Knast sind, gell? Ja. Und er, Kalle, ist mit der Ollen in der Toilette zu Werke und dann kommt er raus und dann sagt Kek so, hat ja ganz schön lange gedauert. Da sagt er, na klar. Denkst du, ich hab's ficken verlernt? Hab ich gebrüllt, ey. Also dafür, dass ich immer sage, ich finde deutsche Filme ganz schön scheiße. Die deutschen Komödien funktionieren. Da gibt's so geile deutsche Komödien. Das hat auch so ein bisschen was von Vollassi-Toni, gell? Ja. Ja, stimmt, die deutschen Komödien sind schon... Da sind halt wirklich starke Dinger dabei. Und Bang Boom Bang, das ist so... aus einer Filmära, ne, so aller der bewegte Mann und solche Sachen, ja, also das kommt so schnell nicht wieder, weil da haben sie sich noch getraut, Sachen zu machen. Weißt du wie? Finde ich, also das ist so was Bösartiges. Das stimmt, gell? Gibt's teilweise, das gibt's nicht nochmal so schnell im deutschen Kino. Das ist echt eine Perle, ey. Das ist echt. Das ist echt ein Meisterwerk. Super geil. Ich kann das Zitat nochmal gelesen. Geil ist auch diese Reaktion von Frankie, als Kek ihn anruft und sagt dann so, ja, hast du die Manuela Grabowski in deinem Porno gefickt? Manuela wer? Nee, hab ich nicht. Manuela. Ach, Manuela, klar. So ein geiler Film. Da krieg ich schon wieder Lust, den zu gucken, ey. Das ist echt... Ach, Manuela, klar. Das ist auch so ein Film, den man eigentlich in der Tomate gucken muss. Das stimmt, ey. So mit den Jungs. Ich guck gerade noch nach irgendwelchen geilen Zitaten. Da war so viel drin, das siehst du hier allein schon auf der Zitate-Seite. Oh, Das scrollt so eine Weile. Musste echt mal, den muss man gesehen haben, ohne Mist. Also eine coole Empfehlung, Robert. Dafür liebe ich diese Rubrik. Schön. Heiße Flicks. Schön, dass ich dir da was empfehlen konnte. Da kommen wir immer. Ich habe inzwischen hab ich gedacht, hat Robert wohl gedacht, das ist was für Peter. Immer einen draufsetzen. Nee, also ich mag den Film auch sehr. Okay. Muss ich sagen. Dachte schon, also, der Hintergedanke war dabei. Nee. Der Hintergedanke war nicht dabei, weil ich habe überlegt, was könntest du machen? Was passt denn zu Kung Fury? Ja, nimmst du Bang Boom Bang. Geil finde ich auch den Spruch, also den Typen da wecken hier, den Chef von dem Kfz-Typen. Ja. Der sagt dann, wie, was stehst du hier mitten in der Nacht bei mir? Kriegst gleich einen Pantoffel an den Kopf. Ich muss mal sagen, ich liebe so diesen Ruhrpott-Dialekt, auch. Ja. Du kriegst gleich ein paar Pantoffel an den Kopf. Ja, genau. Also, da könnte ich mich zerlegen. Ich liebe diesen Dialekt. Das klingt halt auch so witzig, allein schon, wie das gesprochen ist. Ja. Geiler Film, ey. Ich weiß nicht, hast du noch was dazu zu sagen? Ich mag diesen Film auch sehr. Ich mag, die Besetzung ist Wahnsinn. Ralf Richter, der ist ja sowieso so eine Ruhrpott-Koryphäe. Dieter Krebs, geiler Dude, legendär. Ist auch so gegen Ende seiner Schaffensphase, bevor er gestorben ist, an Krebs. Und Martin Semmelrogge, den man ja ich nicht so aus so vielen Filmen kenne, hatte ja so seinen Durchbruch mit Das Boot. Und einfach eine tolle Besetzung, auch Kuritke passt da richtig gut rein. Mhm. Der spielt den auch richtig nice. Alexandra Nädel war mal ganz schön heiß. Ja, auf jeden Fall. Da hast du wirklich eine junge Alexandra Nädel, die eine super Melanie spielt. Ja, genau, hier. Ratte. Jetzt, hier, genau. Ratte. Ratte. Da hieß wirklich nur die Ratte, gell? Ja. So ein starker Film. Manuela. Geil. Also, wie gesagt, Bang Boom Bang, gerade bei Netflix drin, zieht's euch rein und powert los. Ja, auf jeden Fall. Sehr cool. Auch so sinnlos, das Intro besteht ja eigentlich nur daraus, wie der Kek 200 Meter bis zur, ja, stimmt, bis zur Videothek rollt mit seinem Ford Taunus. Später auch ein geiler Wagen, finde ich. Gefällt mir, mag ich solche Youngtimer-Geräte. Später im Film gibt es dann nochmal so eine Anmerkung von Kalle, gell, wo sie dann mit dem Mercedes fahren. Ja. Und dann fährt er so, ja, wo ist das jetzt? Na, hier vorne schon. Oh, das ist ja hier schon. Der hat noch laufen können. Wir fahren jetzt dahin. Das ist doch richtig doof, gell. Der hätte noch laufen können. Ich liebe diesen Film. Der ist so geil. Ingolf Lück als Porno-Regisseur. Das ist so geil, wie manchmal Sachen kommentiert werden. Das liebe ich auch. So was gibt's übrigens auch im Coco. Da gibt's in Coco ein, zwei Stellen, da kommt ein Gag aus dem Nichts, wo du denkst, Alter, das ist gerade übster Brüller, gell? Das ist eine richtige Situation, so mal, wo eine Situation kommentiert wird, wo du denkst, was ist denn jetzt gerade? Ja, cool. Gibt's relativ gegen Ende noch ein Ding, das ist übster Brüller. Okay, so viel zu Bang Boom Bang. Anschauen, absolute Empfehlung. Kulturgut. Prädikat wertvoll. Ja, finde ich wirklich. Die Dorfschönheiten. Finde ich wirklich kulturgut. Wir holen uns irgendwann hier so einen Aufkleber und kleben das überall drauf. Ja. Auf so ein Bad. Der Eure-Mütter-Sticker gilt als Glühte-Etikett. Er sagt nämlich aller Welt, wir sind super im Bett. Wahnsinn, der Film ist so geil. Eingelocht. Wieder auf der Hochkunft. Eingelocht. Das passt so wie die Faust aufs Auge. Das ist sofort trocken. Das ist nicht übertrieben. Das ist so eingelocht. Das ist so richtig schön. Vor allem, es passt auch zu seinem Charakter. Das ist so richtig schön schmierig. Ja, genau. Merkst, das ist so ein übelst selbstsicherer Dude. So, da weiß ich, kann sie alle wegficken, so ungefähr. Ja. Ich bin Frankie. Ich mache meine Fickparade. Allein wenn der Film schon heißt Frankies Fickparade, gell. Dann sagt ihr offensichtlich, ich bin der Geilste, so ungefähr, ich bin der beste Ficker. Also, da könntest du dich zerlegen, ey. Das ist für mich auch so ein Film, der hat auch so richtig, Zitat, Matz-Charakter, sag ich mal. das müssen sie eigentlich bei Rocket Beans hier, damit habe ich die Rocket Beans heute auch wieder untergebracht, oder Game 2, einfach mal dazwischen schneiden, bang, boom, bang sehen. Also ich finde, das hat so richtig Potenzial dafür. Ja, und damit können wir eigentlich übergehen zum nächsten Film. Robert bereitet sich schon vor. Ja, meine Damen und Herren, der Peter hat mir einen interessanten Film zukommen lassen, namens Kung Fury. Kung Fury. Es geht um einen Ehemann, na doch immer noch Cop, der in Miami 1985, sag ich mal, die Welt, nicht die Welt befreit, sondern einfach dafür sorgt, dass die Straßen sicher sind. Ja. Ja. Dieser, ich hab mal auf Englisch geguckt, muss ich dazu sagen. Ich habe komplett auf Englisch geguckt. Mhm. Weil bei Netflix war es nicht mehr drin. Ich glaube, den gibt's doch nur auf Englisch, fällt mir gerade auf. Und Netflix war, wie gesagt, nicht mehr drin. Und da habe ich, naja, guckst halt auf YouTube. Und da ist er halt sowieso drin. Und in der Hauptrolle David Sandberg, der eigentlich gar nichts anderes gespielt hat. Mhm. Und der bei dem steht Filme. Und es gibt, so wie es aussieht, in Kung Fury 2. Ich weiß nicht, ob der schon fertig ist. Also ich hab der gehört, soll dieses Jahr kommen. Ich habe gehört, der soll in Produktion sein. Der soll in Produktion sein. Ein bisschen freue ich mich drauf, muss ich sagen, weil Kung Fury, das war, ich wusste das, auf was ich mich da einlasse. Weil das ist so, ich wusste, das ist von Peter, da weiß ich, worauf es hinausläuft. auf jeden Fall geht es um einen Polizisten, der in einer schicksalhaften Nacht seinen Partner verliert. Der Partner wird vom roten Ninja umgebracht. Genau. Und er wurde vom Blitz getroffen und von einer Kobra gebissen und wurde zu Kung Fury, ein quasi Superkämpfer, wenn du es so nimmst. Wird wie so ein Auserwählter des Kung Fu. So. Genau. So, wie so Neo des Kung Fu. So. Genau. Und was mir gefällt, sind die Farben. Ja. Die Farben sind der Wahnsinn in dem ganzen Film. Nochmal zum Plot schnell, Entschuldigung, bin ein bisschen abgeschwiffen. Alles gut. Bevor wir erfahren, die Origin-Story von Kung Fury erfahren quasi, sehen wir, wie Kung Fury den Tag rettet. Und zwar gegen eine, zu einem Roboter transformierte Slot-Machine kämpft, die parallel zum Mittelfinger zeigen, schießen kann. und Kung Fury auf einem geilen Lamborghini Diablo quasi über die Straße fliegt und dann auf dem Dach. Also es ist schon absolut abgedrehter Scheiß eigentlich. Das ist schon so over the top, gell? Das ist richtig auch stolzer Humor, ja. Und es kommt eben raus, dass Adolf Hitler in der Zeit gelandet ist und ein Attentat auf die Polizei quasi erschießt mit einer Kanone durch den Telefonhörer. Durch einen Telefonhörer und schießt damit den Polizeichef ab und so. Und er wollte gerade seinen neuen, ihm wurde gerade sein neuer Partner vorgestellt, Triceracop. Also ein Polizist, der aussieht wie ein Triceratops. Und was ich auch gefeiert habe, war Triceracop. Das sind halt so ein paar Charaktere nur drin für den Gag, gell? Ja. He's speaking so deep, so manly. It's fucking Triceratop. da könnte ich mich halt komplett zerlegen. Das ist halt so geil in der Vorstellung, gell? Triceratops. Yes, Triceracop. Genau. Genau. Was ich cool fand, es war ein Serienintro drin, also wie ein Filmintro drin, das war sehr cool. Das ist auch so kultig, gell? Das hat richtig was ausgemacht. Dann gibt es noch wie gesagt, Hitler ist in die Zeit zurückgekommen und Hitler hat quasi versucht, selbst die Macht des Kung Fury zu ergattern, aber hat es irgendwie nicht geschafft und ist in die Zeit gereist, in die Zukunft. Mhm. Und er wollte quasi, er war Kung-Führer. Ey, ihr merkt gerade, ich muss nur lachen. Ich feiere das so, diese doofen Ideen. Ey. Das war damals, ich muss mal kurz einhaken, als dieser Trailer rauskam, das war ja eine Kampagne auch, also wo du wirklich Geld reinbuttern konntest. Ja, eine, genau. Und damals gab es diesen Crowdfunding, genau. Damals gab es nur diesen Trailer und da wurde das schon alles so angeteased. Allein das habe ich schon so gefeiert. Kung Fury, he needs to battle. Is his greatest enemy, Kung Führer. Und das war halt so dermaßen over the top, wo ich dachte, ey, wenn der Film rauskommt, das wäre so mega. Und dann schaffen die es wirklich, die Scheiße zu finanzieren und da so einen Kurzfilm draus zu machen. Fand ich schon mega. Ja. Dann geht er auf jeden Fall, er will in die Vergangenheit reisen, Kung Fury, um Hitler zu stürzen. Hm. Sag ich mal. Und du guckst dir genau selber an, wie ich gerade. Und er reist in die Vergangenheit, quasi vom Hacker-Spezialisten wird er in die Vergangenheit geschickt. Auf einer Computertastatur, ich kann aber nicht sagen, welches Modell. Und Hackerman. Hackerman, der sogenannte Hackerman. We need to hack you back in time. Genau. Und er kommt zurück in die Zeit, gelangt aber zu weit in die Viking Age. wir sehen nur quasi ein Dinosaurier. Ein T-Rex? Nee, ein Velociraptor, der Laser. Der mit Laseraugen schießt und zwar die Zeitreise-Tastatur kaputt schießt. Und auf einmal kommt eine Frau auf einen T-Rex. Wolf, nee, daher geritten. Ja. Und man sieht so richtig Barbariana. Sie heißt Barbariana und hat aber eine Gatling-Gun. Aber was für eine? Und dann kommt noch ihre Kollegin. Habe ich aber vergessen, wie die hieß. Hier steht Katana, die könnte es sein. Ja. Im Cast. Und die kommt dann auf jeden Fall noch zu und hilft. Und sie wollen helfen. Und dann rufen sie auf einmal, weil er jetzt nicht mehr durch die Zeit reisen kann, rufen sie Thor. Und sie wollen ihm das gerade erklären. Und da kommt meine Lieblingsstelle. Und Thor sagt, stop. Hammer Time! Und öffnet quasi ein Zeitreiseportal in die Zeit des Dritten Reiches. Ich finde es sehr, sehr geil. Das ist ja so ein Low-Budget-Ding. Mhm. Am Ende stand ja auch, wie viele Leute das gefundet haben, so knapp 18.000, mehr nicht. Du musst dir mal überlegen, was sie da rausgeballert haben. Ja, dieser Tor, wie der da einfach auftaucht und dann so. Und dann so in diesem See landet. Ja, so reindroppt. So reindroppt, das ist einfach, what do you think about my packs? Dann hörst du es immer so klacken. These are some nice packs. Thanks, bro. Genau. Sagt das oder so geil. Thanks, bro. Das ist so geil. Es ist halt so over the top, so Testosteron mal 1000. Ja. Das Schöne ist, dass sie dann weiter reisen und Kung Fury kommt in der Zeit von Kung Führer an. Ich muss das so englisch aussprechen, weil das gehört halt einfach dazu. Ich finde auch, dass da englisch gesprochen wird, gehörte für mich dazu. Mhm. Das ist so ein bisschen, wie heißt der? Nicht Serious Sam, der andere? I got balls of steel. Duke Nukem mäßig. Und er kommt in der Zeit an und kämpft sich quasi durch die Hitler Anhänger. Hm. Und er hat, und da siehst du mal so zwischendurch, wie das alles so gedoppelt ist, wie das immer dieselbe Person ist. Das ist so geil. Aber gerade das mag ich auch danach, ja. diese billige Optik teilweise. Dieses und Trashige trotzdem. Dieses Trashige, aber trotzdem irgendwie so lustig. Diese Kampfszene auch geil gemacht. So, das hat so ein bisschen was von 300. Ja. Bei 300 hast du auch mal so eine Szene, wo die dann so seitlich gefilmt werden. Genau. Und einfach durch die Gegner durchmähen einfach. Genau. Und so eine Szene hast du da einfach auch richtig geil aus der Seitenperspektive. Das stimmt. Und mit natürlich auch lustigen Moves, wird er die Leute da fertig machen. Freilich. Und dann hat Hitler an seinem Pult auch eine Gatling Gun und erschießt ihn. Und jetzt kommt auch ein Lieblingsteil meiner. Und kommt nämlich so ein 80er Jahre Trickfilmstil, den ich sehr, sehr interessant und sehr, sehr cool fand. Und der da schon sehr, sehr bulky war. Wie He-Man. Also es war definitiv eine He-Man-Anspielung. Das war auch für mich He-Man. Und und er wird quasi, er wird erschossen, wird wiederbelebt, er kommt wieder zurück auf die Erde und auf einmal kommt durch ein Portal Hackerman. Is hacking bread. Is hacking man. Say bola. Und Entschuldigung. Und ja, da kommt diese zwei Viking-Bräute. Mhm. Dann kommt Thor. Dann kommt Der Dino. Und Triceratop. Und sie helfen ihm quasi. Und dann kommt der feine Kampf gegen Hitler. Ey, ich fand Triceratop, der erstmal konsequent allen in die Eier schießt. Warum? Aber das ist so random, aber er schießt allen. Triceratop, balls! Und dann schießt der Hitler in die Eier. Das fand ich ja auch so geil am Anfang, um nochmal zurück zu auch diese Klischeesätze, wo er seinem ersten Partner sagt, You're the best partner I've ever had. You're like my father. You're a father for me. Wo ich mir auch so dachte, der ist genauso alt wie er, gell? Ja. Die Klischeesätze sind so geil. You're like a father to me. Und dann wird er einfach zur Seewild, gell? Ja. Dann diese Transformation und dann dieser rote Ninja noch. You are the chosen one. Genau. Und da kommt sowas wie ein Mortal Kombat Finishing Move. Und dann kloppt er den noch in den Tankcluster rein und dann gibt's noch so eine übelste Explosion. Er landet im Spagat. Also es ist so alles over the top. Ey. Was cool, Hitler wird geschossen und dann kommt ja auf einmal dieser Vogel, dieser Reichsadler, dieser goldene Reichsadler wird lebendig und Thor will sie gerade zum Matsch hauen. Mhm. Und sie machen noch so Witze, ja, den hat er aber platt gehauen. Und sie reisen in ihre Zeit zurück. Und wiederholt sich quasi nochmal der Kampf mit der Slot Machine. Und dann kommt eben raus, Hitler hat überlebt. Hm. Kung Fuhrer hat überlebt. Ich habe jetzt den ganzen Film gespoilert. Aber ja, der geht ja auch nur 30 Minuten. Man muss den einfach mal gucken. Der ist von 2015, habe ich glaube richtig in Erinnerung. Jo. Und dann kommt eben noch die Hasselhoff 9000 Einbindung. Hasselhoff 9000, open the doors. Und sorry, I can't. Und Entschuldigung. Du zergerst heute, Alter. Das ist ganz schlimm, Alter. Es tut mir leid. Das ist ein bisschen ASMR. Ist ja. Das. Also er hat auf Amazon eine Wertung von 5,5. Bei Steam eine Wertung von 10 von 10. Und bei IMDb eine Wertung von 8 von 10. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe da nie geguckt, was der für Wertungen hat. Dieser Film gefiel 96% der Nutzer. Hätte ich gar nicht gedacht, dass der so... Ich hätte jetzt gedacht, dass viele den auch so als Trash abtun und sagen dann, ja, okay, ist lustig, witzig, aber den dann doch so hoch zu werten. Also ich finde ihn persönlich perfekt, muss ich sagen. Also für das, was er sein will, jetzt zitiere ich mal... das sagt Robert Hofmann immer so geil bei seinen Videos. Der hat erst so eine normale Wertung im Filmgenre allgemein und dann macht er nochmal so eine Teilwertung für das Genre, in dem er spielt oder auf das er abzielt und das er einzuordnen ist. Und da würde ich auch sagen, Genrewertung voll erzielt. Also das ist ein Trash-Film, der so auf alt gemacht ist und das macht der super. Und die Story finde ich sogar gar nicht so doof. Wie die verläuft, sag ich mal. Ja. Klar, der geht nur eine halbe Stunde, da kann man nicht viel falsch machen. Und er hat natürlich eine gute Spannung. Über eine halbe Stunde kannst du das auch gut bringen. Es ist eben auch, weil du auch eben da nicht viel Charakterentwicklung hast, ne? Genau. Kannst du ja auch gar nicht bei so einem oberflächlichen, sag ich mal, willst du ja im Prinzip auch nicht. Du willst nicht, dass Kung Fury irgendwann übers Leben nachdenken denkt. Das wäre so. Stell dir mal vor, auf einmal wird er irgendwie, er steht bei Hitler, hinter ihm geht das Licht aus und du siehst nur ihn von vorne bestrahlt. Da kommt so traurige Musik. Und dann erzählt er euch einen Monolog übers Dasein oder übers Leben. Das wäre schon wieder geil gewesen. Ja, da finde ich auch, dass diese Todesszene schon so ein bisschen so ein Daumer ist, ja, so, wo er dann da hinkommt und dann so, you're dead, sorry, you can't go. Diese Schlange. You're dead. Yes, sorry. Und er sagt dann, no, you're arrested. Ja, genau. Well, you're under arrest. So, so geil, wie er sich da einfach halb rausprügelt aus dem Jenseits. Ja. So typisch Kung Fury, ey. So ein bisschen wie One Punch Man, nur mit mehr Kung Fu, gell? Ja. Man muss dazu sagen, der Film hatte ein Budget von 630.019 US-Dollar. Das ist krass. Das ist schon... Hätte ich gar nicht gedacht. Da hatte selbst so Mad Max 1 mehr. Nee, da hatte weniger. Aber das ist ja Inflations... muss ja Inflation hochrechnen und so. Pass auf. Und am Schluss fand ich ja, ich glaube, das meiste Geld ist wahrscheinlich für Hasselhoff draufgegangen. Glaube ich auch, ja. Hasselhoff mit einer richtig geilen Mecke. Ich habe mir danach noch das Musikvideo angeguckt. Das ist auch so gut. Das Musikvideo ist so stark. Und das Lied ist auch geil, ey. Ich finde, im Allgemeinen, die Musik in dem Film, ich habe die Musik hart gefeiert. Hm? So geil. Richtig gut. Was sagst du zu den Flachwitzen, die waren so genau meins, ey? Knock, knock. Also, who's there? Knuckles. Ich finde das so gut gespielt, aber so, Knuckles. Und dann kloppt er den weg. Ja. Oder mit dem Panzer. Ah, stimmt, da gibt's doch die zwei Soldaten. Ja. Ist nur gut. Stimmt. Mit deinem Mustache. Das ist so wichtig. Einer der Lieblingsszenen. Ich liebe das, so sinnlose Diskussionen zu sehen. Wo ist der Panzer? Boom. Boom. Thank you. Ist kein Mustache. Ist ein sehr schöner Mustache. Das ist so schwedisch. Das ist schwedisch so mit so ein paar deutschen Wörtern gemischt. Das ist so geil. Wenn wieder dann auch anfängt zu weinen, gell? Ja. Ich muss so langsam ein Trainer rauskommen. Weinst du jetzt so? Nein. Das ist Wahnsinn. Das ist eine sehr, sehr schöne Mustache. Das ist Mustache. Mustache. Das stimmt, ey. Das ist vollkommen recht. Das ist so eine Mega-Szene. Ja, das stimmt. Echt gebrüllt, ey. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Mustache. Mittendrin mal was Deutsches, so. Wenn du überlegst, in dieser halben Stunde, was die da unterbringen, ja. Das sind so witzige Szenen dabei. Das stimmt. Krass, ich einfach nur weg, ey. Der Film ist ja auch, glaube ich, eine schwedische Produktion, ne? Du bist jetzt gerade, kann sein. Ja, ein schwedischer Kurzfilm. Und er ist noch von diesem David Sandberg, der die Hauptrolle spielt. Hm, genau, der hat das. So geil. Ich sehe gerade die Besetzung. Da steht halt einfach mal Björn Gustafsson drin mit der Rolle Lamstash. Lamstash. Lamstash, geil. Genau, David Hasselhoff als Stimme von Hoff 9000. Hat sogar eine Nominierung gehabt als bester Kurzfilm. Ja. Beim Europäischen Filmpreis 2015. Und wurde sogar beim Nationalen Schwedischen Filmpreis. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Guldbacke 2016. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den dritten Trivia-Punkt ernst nehmen soll. Februar 2018 wurde bekannt, dass die Verfilmung von Kung Fury 2 noch 2018 gedreht werden solle. Mit Michael Fassbender, Arnold Schwarzenegger und David Hasselhoff in der Besetzung. Alter, das wäre so krass. Das wäre übelst krass. Das wäre quasi wie Expendables in noch geiler. Das wäre mega. Also wenn sie das hinkriegen, auch mit dem Budget und sowas, das wäre natürlich richtig nice. Ich sehe gerade drunter Computerspiel, das habe ich sogar gezockt. Echt krass. Street Rage, ne? Ist wahrscheinlich so... Das ist einfach... Ne, warte mal, hier steht Windows und Linux. Nee, dann habe ich ein anderes gespielt. Ich habe eins für Android gehabt. Okay. Also so ein Handy-Game und das ist sogar gar nicht mal so... Also das habe ich eine Weile lang wie blöde gespielt, weil das echt so einen Süchtigkeitsfaktor macht. Du hast im Prinzip so im Streets of Rage-Style, ja, hast ihn quasi so seitlich stehen, hm, Kung Fury, und dann kommen halt die Leute auf dich zugerannt. Ne, das ist es, ne, hast doch Bossgegner, sowas. Dann kommen die halt auf dich zugerannt, hast also diese ganzen, hast diese Roboter, hast diesen roten Ninja, der dann angerannt kommt, du hast die normalen Soldaten, dann hast du mal noch einen weißen Ninja, gibt's glaube ich noch, also dann gibt's noch diese Frauen, die siehst du mal in einer Szene, wie sie trainieren für einen Kung-Führer, ja, wo er seine Laborarbeiten macht. Genau, stimmt. Na, und dann gibt's auch noch Bossgegner und sowas, also das ist recht geil, also es ist dann nur wirklich klicken, links, rechts, so ganz simpel gehalten als Handygame. Und wenn du nach rechts drückst, macht er quasi einen Angriff in die Richtung und musst dann immer aufpassen, wann sind die in Reichweite überhaupt, sonst kickst du ins Leere und kannst dann eben deine Combo extrem lang machen, ganz viele Punkte machen. Und manche Gegner erfordern dann unterschiedliche Angriffsweisen. Also es ist auch übelst geil animiert, so dass du erkennst die Figuren wieder, alles schön im Bit-Era-Look. Geil. Left Attack, Right Attack. Genau. Manche halten so, ein bisschen mehr aus. Du kannst gar nicht erst bewegen. Okay. Nee, du drückst nur, wenn du links drückst, macht er einen Schlag nach links, rechts einen Schlag nach rechts. Und dann siehst du Gegner, die so weichen aus, den musst du dann nochmal nachgehen sozusagen. Eine Timing-Sache quasi. Ja, ist wirklich Timing-Reaktion, das ist auch gar nicht so easy. Wenn das jetzt hier so wird, immer mehr, also wir haben gerade parallel ein Video drauf, ja, wo wir das sehen, Game-Footage. Und das, du spielst dich da regelrecht in Rausch. Ich habe dann eine Weile lang mit Wunderbart um die Wette gespielt, da haben wir versucht, uns gegenseitig mit Punkten zu überbieten. Ja. Kann man da irgendwas freischalten? Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß noch, es gab damals nur den ersten Boss, glaube ich. Da sollte es auch mehrere Level geben. Ich habe dann aber kein Geld investiert nochmal, um es freizuschalten, muss ich sagen. Hatte ich dann überlegt, machst du es noch, dass du mal die anderen Level noch siehst und Bosse. Ich habe aber meistens nur das erste Level, ja, groß gezockt. Ich glaube, du kannst auch so eine Endlosschleife spielen, dass du einfach nur das erste Level hast und versuchst, den Score hochzutreiben. Hast eben drei Treffer frei. Ja. Dreimal kannst du getroffen werden, dann ist es vorbei. Das ist auch wie so ein schön altes Arcade-Game gemacht, finde ich. Das sieht halt simpel aus, aber du spielst dich da echt in einen Mega-Kick-Rausch. Und der macht doch immer wieder unterschiedliche Moves, wenn du drauf achtest. Ja. Das wechselt sich eben auch geil ab. Das jetzt hat er mal ins Leere gekickt. Das ist dann, wenn die sich, manche teleportieren sich dann immer nach rechts und links, und dann musst du aufpassen, ich mach nach links und willst nochmal zuschlagen, dann ist er plötzlich hinter dir. Also du steckst auch mal schnell einen ein. Wenn du mal einen falschen Move machst. Da steckt der Kalle sich einer ein. Der Kalle. Meine Damen und Herren, Kung Fury. Wenn der Film wirklich mit Hasselhoff, Schwarzenegger und der Teil, zweite Teil und Fassbender kommt. Ey, sicherlich werden das noch kurze Dinger sein, aber scheiß drauf, ey. Ja, ich freu mich drauf. Na, ich auch, ne? Ja, geil finde ich gerade, hier gibt's noch so ein paar Sachen, ein paar Medien, die ein bisschen Kritik abgeben. Die Zeit meinte, der Film klinge wie absoluter Schrott und sei es eigentlich auch. Ohne das Internet würde über Kung Fury auch kein Mensch reden. Ansonsten halte der Film alles, was ein B-Movie verspricht. Knallige Effekte, Synthesizer, etwas Blätter und trockene Einzeiler. Das ist voll wahr. Ist im Prinzip das You see what you get, ne? Ja. Ja, ich finde ihn mega, ja. Ich finde auch okay. Okay. 1 von 10. Ich finde es auch geil, dass sie den so kostenlos zur Verfügung stellen. Ja. Also auf YouTube, also super cool. Super geil. Ja, der macht schon Spaß. Das ist einfach cool. Ich mag die Optik. Das ist so übertrieben. Da muss ich an so Spiele wie Hotline Miami denken. Ja, so, genau. Oder an den Blood Dragon DLC von Far Cry und an solche 80 wirklich solche. Ja. Ich finde, das reiht sich da sehr, sehr gut ein. Und macht einfach Spaß. Und das Schöne ist, es ist super kurzweilig, weil es auch so kurz ist. Stell dir mal vor, das wäre über zwei Stunden durchgezogen, ey. Da wird es sich wahrscheinlich auch nicht tragen. Also wenn du da versuchst, so eine Story da zu halten, wird da schwierig. Ja, denke ich auch. Da musst du dann dir schon gut was einfallen lassen. Das ist ja meistens auch das Problem an so Trash-Filmen oder so Filme, die so over the top sind. Da gibt's ganz viele, die fangen richtig stark an, denkst du, ja, ah, geil, das ist gerade übelst witzig und geil gemacht, ist die echt. Und dazwischen kommen dann plötzlich irgendwelche Plots, wo du denkst, pff, könntest du weglassen. Ja. Ey, wie sie Hasselhoff so eine geile Mecke verpasst haben. So geil. Ich bin echt gespannt. Also, zweiter Teil ist auf jeden Fall, wenn er rauskommt, gesetzt, denke ich, hier auch als ja. Thema zum drüber quatschen. Richtig. Ist doch geil, was der Kung-Führer da für Moves macht, so zu ja. So. Jetzt ein, Peter hat ein sehr schönes Mustache. Findest du? Sehr schöne Mustache? Ein sehr schöne Mustache. Ja, auf jeden Fall. Geiler Film. Mega. Geiler Film. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Ich freue mich. Hoffentlich kommt ein zweiter Teil. Hoffentlich übernehmen sie sich nicht, wenn ich da schon höre mit Schwarzenegger. Und vielleicht war es noch nur Spaß. Ja, ein Scherz. Das wäre natürlich die Gefahr, ja. Ja. Das ist da übertreiben. Ich meine, Filme mit Hitler haben immer Potenzial. Klingt ein bisschen falsch. Ja. Auf jeden Fall, das klang richtig verkehrt. An dieser Stelle sei gesagt, wir distanzieren uns von jeglichen rechten Gedankengut. Wir sind einfach unpolitisch in genau. Unserem Podcast. Ende. Wir sind einfach Dudes, die können auch mal Witze über Hitler machen. Über Hitler machen. Ich bin's eins Hitler. Okay. Jo, Freunde. Hast du noch was dazu zu sagen? Nee, let's wrap it up, Junge. Haben wieder Opening-Gespräch wieder 5 Stunden länger gemacht, wie immer. Ja, ich habe dir im Prinzip mit Kung Fury auch eine schwere Aufgabe gegeben. Hast eben wenig Material, was du bewerten kannst. Aber ich habe noch nie einen Film so gut zusammengefasst. Das stimmt. Dafür habe ich heute ganz schön Probleme. Der war gerade ganz schön hart, ey. Das war eine kognitive Herausforderung. Eingelocht. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank, Peter. Ich freue mich. Ich freue mich auf deine Gamescom. Auf deinen Gamescom-Beitrag, den du mir dann nächste Woche vorbeibringen wirst. Den lade ich dann auch noch hoch. Das ist dann schön. Und die Frage ist halt, ich bin 2 Wochen nicht da. Was machen wir da? Vielleicht werde ich euch einen kleinen Urlaubsgruß. Also werdet da wahrscheinlich mal vielleicht, ich würde sagen, maximal eine Folge fällt euch aus. Oder maximal zwei. Also wenn jetzt wirklich irgendwas ist, dann sind es 2 und wenn es, ne, dann sind es halt nicht 2. Dann sind es halt 1. Also so, das ist halt, dadurch, dass ich 2 Wochen nicht da bin, ist halt echt heftig. Mhm. Sag ich mal. Wie gesagt, ich würde das jetzt so planen, Gamescom Special von Peter Stolze unterwegs und die rasende Reporterin Carla Peter Kolumna und dann mein Urlaubsgruß und dann weiter wie immer. So, are you ready, dude? Oh yeah. Sorry, ey, wenn ich halt zwei Wochen in Urlaub fahre. Sorry, ich habe ja auch, wir können ja die 3. Woche in meinem Urlaub, dann können wir auch aufnehmen, weil ich habe dann frei. Ach so, ja. Mhm. Da war ja was. So. Meine Damen und Herren, mit ein paar Interna am Schluss wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Morgen, Mittag, Nacht. Bis zum nächsten Mal. Bei sagt euer Robert. Und natürlich auch der Peter. Der sitzt auch noch hier mit am Tisch. Und zusammen sind wir die Dorfschöne. Achso, okay. Der Blick. Hä? Welches da? Räter? Ich habe so richtig. Räter? Robter. Jo, vielen Dank. Ciao. Tschüss. Schön in die Ohren reingerüttelt.